Inanna, babylonische Hymnen von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Erster Gesang. Göttin der hohen, furchterregenden göttlichen Kräfte. Göttin in Terror gekleidet, reitend auf göttlichen Kräften. Göttin Inanna, durch die Kraft der göttlichen Waffe bist du in Blut getränkt und hetzend in schrecklichen Schlachten. Mit dem Schild auf dem Boden ruhend, in Hochwasser, Sturmflut, große Herrin Inanna, bekleidet mit Leinen, wohlwissend, wie Konflikte zu planen sind, mächtige Länder mit Pfeilen, und mit Kraft zerstörst du und überwältigst die Länder. Du in Himmel und Erde brüllst wie die brüllende Löwin und verwüstest die Menschen. Wie ein Wildstier du feierst Riesentriumphe über Ländereien dir feindlich. Wie eine furchterregende Löwin bedrohst du die Sklaven, unbotmäßige, ungehorsame, bitterer Galle. Meine Herrin von der Statur des herrschenden Himmels, Jungfrau Inanna, immer so groß wie die Erde, die Mutter, und wie Utu bei deinem Kommen den König verehrte, dehntest du deine Arme aus mit den Füßen im Himmel, trägst die furchterregenden Schrecken und trägst auf der Trage herrliches Licht des Tages und die Brillanz unserer Erde, mit dem anderen Fuß auf den Bergen und strahlende Strahlen, schön erzeugend, die du die Pflanzen der Berge hervorbringst, die geboren auf heiligem Berg am heiligen Orte. Du bist stark mit der Keule wie eine fröhliche Herrin, eine begeisterte Herrin, frohlockend in Kämpfen mit Waffen. Menschen mit schwarzen Haaren singen dir Hymnen und alle Länder besingen dich in süßen heiligen Hymnen. Ich will die Herrin des Kampfes, die Tochter Suens, besingen. Ich will loben und preisen die Göttergeburt der Inanna. Sie hat angekündigt, als ich die Göttin herumging, in den Himmeln und auf der Mutter Erde herumlief, als ich, Inanna, ging herum im Himmel der Himmel und auf der Mutter Erde herumlief, als ich zu Fuß ging, in den Ländern Elam und Subir, als ich zu Fuß ging, in die Berge Lulubi, als ich mich wandte in Richtung der Gebirge, so wie ich die Göttin mich nahte dem Berge, zeigte er mir keinen Respekt, so wie ich Inanna mich dem Berge näherte, zeigte er mir keinerlei Ehrfurcht. So wie ich Inanna mich näherte, zeigte der Berg mir keinerlei Ehrfurcht. Als ich zu der Bergkette Ebi kam, da zeigte die Bergkette Ebi mir keinerlei Ehrfurcht. Jene Berge Ebi zeigten mir keinerlei Ehrfurcht, da sie nicht von mir die Nase neigten zum Boden, da sie nicht von mir ihre Lippen rieben im Staube, will ich persönlich die steigenden Berge erfüllen mit Schrecken. Gegen seine herrlichen Seiten werde ich starke Sturmböcke aufstellen, gegen seine geringeren Seiten werde ich kleine Sturmböcke aufstellen, ich will ihn stürmen und beginnen das Spiel der heiligen Göttin Inanna. Im Gebirge will ich Schlachten beginnen und Kriege. Ich will Pfeile im Köcher vorbereiten, ich werde Schleudersteine mit dem Seile schleudern, ich werde mit dem Polieren meiner Lanze beginnen, ich werde Wurfholz und Schild vorbereiten zu dem heiligen Kriege. Und ich will Feuer auf seinen dichten Wald werfen, ich will eine Streitaxt auf seine Bosheit schlagen. Und Gebil mache ich, der reinigt die Luft, der gebar seine heiligen Zähne an dem Wasserfall. Und ich werde den Terror verteilen durch die unzugänglichen Bergbereiche und werde Arata einnehmen durch das Kriegsheer der Göttin Inanna. Wie die Stadt, die Gott verflucht hat, kann er nie wieder hergestellt werden, wie die Stadt bei der Enlil gerunzelt, seine Stirn missbilligend, kann er den Hals nicht mehr heben. Möge der Berg erzittern, wenn ich mich nähere, möge Ebi mich ehren und mich loben mit heiligen Hymnen. Und Inanna legte der Königinnen Gewand an und umgürtete sich mit Freude, sie schmückte die Stirne mit gewaltigem Terror und furchterregenden Strahlen. Und sie arrangierte Rosenkränze um ihren Nacken, Rosenkränze von Karneol, und sie schwang die siebenköpfige Waffe kräftig zur göttlichen Ehre, legte an ihre Füße Lapislazuli Riemen. In der Dämmerung kam sie königlich, folgte dem Wege zu der Pforte der Wunder, sie brachte Anu ein Opfer, adressierte ein Gebet an den himmlischen Vater. Vater Anu in der Freude an Tochter Inanna, Vater Arno trat vor und nahm seinen Platz ein, erfüllte mit sich selber den Ehrenplatz des Himmels der Himmel. Und die Nanne hat angekündigt, Arno, mein Vater, sei gegrüßt und leihe dein Ohr meinen betenden Worten. Du hast mich erschreckend zu einer der Gottheiten droben in den Himmeln gemacht. Aufgrund deiner Macht hat mein Reden keine Rivalen im heiteren Himmel auf schwärzlicher Erde. Du hast mir die Waffe und die Embleme gegeben. Du hast den Sockel in Position gesetzt und du machtest fest den Thron und sein Fundament, die Stärke der Waffe, die sich beugt wie ein Baum. Die Überfälle der Mörder hast du verbreitet und militärische Kriegerkampagnen hast du verfolgt, um vor diesen schrecklichen Königen in der Schlacht des Himmels wie Mondlicht zu erscheinen, die Pfeile von dem Bogen zu schießen und zu fallen auf Felder, Obstgärten, Wälder wie der Zahn der Heuschrecke furchtbar, um das rebellierende Land zu erobern, die Riegel du entfernst von den Stadttoren, dass die Türen sich öffnen. König Arno, du hast wahrlich mir alles gegeben. Du gabst mir den Ehrenplatz der Rechten des Königs, um die Rebellen zu vernichten, so kann er mit meiner Hilfe Köpfe zerschmettern wie ein Falke des Berges. König Arno, und ich kann dich loben und preisen, o Vater, und dein Name ist im Land ein blutroter Faden. Darf er das Land zerstören wie im Felsspalt die Schlange? Er ließ sie stürzen wie eine Schlange herab vom Gebirge. Möge er die Kontrolle über den Berg haben, möge er seine Höhe prüfen und wissen, möge er gehen auf dem heiligen Kampffeld umher, der kennt seine Tiefen, aber die himmlischen Götter, die Anuna Gottheiten, helfen. Wie kann's sein, dass der Berg mich nicht fürchtet, ihr Himmel auf Erden, dass der Berg mich nicht fürchtet, Inanna, im Himmel auf Erden, dass die Bergkette mich nicht fürchtet, im Himmel auf Erden, mich der Ebi nicht fürchtet, denn er zeigt keine Ehrfurcht, denn er neigte nicht seine Nase herab auf den Boden, denn er rieb nicht seine Lippen im Staube der Erde. Möge ich füllen meine Hand mit dem steigenden Berge und das Gebirge übergeben dem Schrecken der Göttin. Gegen seine herrlichen Seiten aufstellen lassen mich Ramböcke, lass gegen die kleineren Seiten aufstellen, lass mich kleine Ramböcke. Lass mich stürmen, lass mich beginnen das Kriegsspiel der heiligen Göttin Inanna. Im Gebirge lass mich den Kampf beginnen und lass mich vorbereiten Konflikte mit dem gottlosen Gegner. Lass mich vorbereiten Pfeile im silbernen Köcher, lass mich Schleudersteine mit dem Seil schleudern, lass mich meine Lanze polieren, Wurfholz und Schild vorbereiten. Lass mich in Brand setzen seine dichten Wälder und lass mich eine Streitaxt auf seine Bosheit schlagen und lass mich Gibil, der reinigt die Lüfte, einsetzen, der seine Zähne an dem Wasserfall gebaren, und lass diesen Terror mich durch die unzugänglichen Bergbereiche verteilen. Wie eine Stadt, die Gott verflucht hat, kann er nie wieder hergestellt werden, wie die Stadt, bei der Enlil gerunzelt, seine Stirn missbilligend, kann er den Hals nicht beheben. Möge der Berg erzittern, wenn ich mich nähere, möge Ebi mich ehren und mich loben mit heiligen Hymnen. Anu, der König der Götter, gab Antwort der Tochter Inanna. Meine Kleine verlangt die Zerstörung dieses Gebirges. Was Inanna verlangt, ist die Zerstörung des Berges. Was sie fordert, ist die Zerstörung dieses Gebirges. Das ist's, was übernehmen will die Göttin Inanna. Furchterregender Schrecken war in der Wohnung der Götter. Es war Angst in der Wohnung der Anuna Gottheiten droben. Ebi hat seinen Schrecken und seine Grausamkeit über dieses Land ergossen. Er hat die Strahlen des Berges und die Angst über alle nahen Länder gegossen. Seine Arroganz erstreckt sich zur Mitte des Himmels. Furcht hängt in den herrlichen Gärten des Ebi-Gebirges. Üppigkeit breitet sich aus. Seine prächtigen Bäume sind selber eine Quelle der Wunder, wachsen zum Ursprung des Himmels. Und in Ebi, die Löwen sind zahlreich unter den Bäumen und die Löwenkinder unter den Blättern der Bäume. Er lässt wilde Widder und freie Hirsche in Menge da vorhanden sein und es stehen Wildstiere weidend in dem blühenden Gras und Rebhaare unter Zypressen. Man kann den Gegner nicht überwinden durch Angst und durch Terror, denn beängstigend ist die Bergkette ausstrahlend Schrecken. Jungfrau Inanna, widersetze dich nicht, sprach der Vater. Doch die Herrin in ihrer Wut, ihrem göttlichen Zorne, tat das Arsenal auf und die Lapislazuli-Tore und sie brachte herrlichen Kampf herbei, und sie rief den großen Sturm hervor. Die heilige Göttin Inanna griff nach dem Köcher. Sie hob ein aufragendes Hochwasser mit dem bösen Schlick. Sie rührte den tobenden Wind auf mit Scherben. Meine Dame konfrontierte die Bergkette drohend. Sie ging Schritt für Schritt. Sie schärfte die Schneide des Dolches. Und sie packte Ebis Hals, als ob sie zerreiße Gras. Sie drückte den Dolch in sein Herz. Sie brüllte wie Donner. Felsen bilden den Körper von unten. Es klapperten Ebi seine Flanken. Von den herrlichen Seiten und Spalten spuckten Schlangengift. Inanna verdammte die Wälder und verfluchte die Bäume und mordete Dürre die Eichen. Sie goss Feuer auf seine Flanken und machte den Rauch dicht. Und die Göttin etablierte die Autoritäten über den Berg. Die heilige Göttin tat, was sie wollte. Sie ging an das Ebi-Bergkette, sprach zu dem Berge: Bergbereich, wegen deiner Höhe und Größe des Körpers, wegen deiner Attraktivität, deiner Schönheit, wegen deinem heiligen Kleid und dem Reich in dem Himmel, und weil du deine Nase nicht geneigt auf den Boden, weil du nicht gerieben die Lippen im Staube der Erde, darum habe ich dich getötet und machte dich niedrig. Wie bei einem Elefanten die Stoßzähne habe ich deine Zähne beschlagnahmt, wie beim Wildstier die Hörner habe ich deine Hörner auf den Boden geworfen. Wie bei einem Stier habe ich deine mächtige Stärke auf den Boden gezwungen und brutal dich verfolgt, und ich habe Klagen in dein Herz gelegt, und die Vögel bauen Nester auf deinen Flanken, die Vögel der Trauer. Und ein zweites Mal mit Jubel im schrecklichen Terror sprach die Göttin rechtschaffen: Anu, mein himmlischer Vater, großen Schrecken goss er über die Mitte der Berge. Mir zur Rechten platzierte er eine Waffe, zur Linken eine andere Waffe. Meine Wut, eine Egge, scharfe Zähne hat den Berg auseinandergerissen. Ich habe einen Palast gebaut und mehr noch geschaffen. Ich habe einen Thron in Kraft gesetzt und ich machte seinen Grund fest. Ich habe den Darstellern heiliger Kulte Dolche gegeben. Ich habe den Darstellern heiliger Kulte Keulen gegeben und ihre Kopfbedeckung geändert. Sieg. Mein Sieg eilte auf den Berg. Im Siegestriumphe gegen Ebi stürzte ich seine Bergkette schließlich. Ich ging nach vorn wie einer brandenden Meeresflutwogen, und mit steigendem Wasser habe ich den Damm überspült, und so verhängte ich meinen Sieg übers Ebi-Gebirge. Ich habe meinen Sieg auferlegt dem Ebi-Gebirge. Für die Zerstörung des Ebi sei Inanna gepriesen. Lobgesang werde der großen Göttin, der Jungfrau Inanna. Zweiter Gesang. Herrin aller göttlichen Kräfte, strahlende Herrin, helle, rechtschaffene Frau, in strahlenden Lichtglanz gekleidet, die du geliebt bist von Anu und Uras, Herrin des Himmels, du mit dem großen Diadem, dem Kopfschmuck der Fürstin, die du das Amt der Priesterin liebst, die dient in dem Tempel, die du alle sieben göttlichen Kräfte ergriffen. Meine Dame, du bist die Hüterin göttlicher Kräfte. Du hast göttliche Kräfte, es soll deine Hand sie verteilen. Du hast göttliche Kräfte, mögest du göttliche Kräfte sammeln an deinen Brüsten, an deinem heiligen Herzen. Wie ein Drache sprühst du Gift auf die Länder der Fremden. Wenn du wie Iskur über die Erde braust, Jungfrau Inanna, kann keine Vegetation vor dir bestehen. Wie Fluten bist du, wie Fluten strömend herab in die Länder der Fremden, kraftvolle Eine vom Himmel und Erde, o Göttin Inanna. Regnend loderndes Feuer nach unten auf gottlose Länder und mit göttlichen Kräften ausgestattet, o Dame, die du auf einem Löwen reitest. Ein Wort wird gesprochen nach dem Befehl von Anu, dem Wort des himmlischen Vaters. Dir gehören die heiligen Riten, wer kann sie ergründen? O Zerstörerin du der Fremden, verleihe uns Starke mit dem Sturm, Geliebte des Enlil, Herrscherin mit dem Superterror, du stehst im Dienst von Anus Kommando. Deinem Schlachtruf folgend, meine streitende Dame, achte ich gering die Grenze der Länder der Fremden. Wenn die Menschen kommen zu dir in heiliger Ehrfurcht, vor den erschreckenden Strahlen und dem Sturm deiner Hoheit, fasst du nach der schrecklichsten aller göttlichen Kräfte. Wegen dir wird die Schwelle der bitteren Tränen geöffnet, und die Leute gehen mit Wehklagen heim in die Häuser. In den Schlachten wird alles aufschreien, Frau, wenn du zuschlägst. meine Dame, mit deiner Kraft, mit den Zähnen zerschlage alle Feuersteine. Du strebtest vorwärts wie Stürme, brüllst mit dem brüllenden Sturm und donnerst mit donnerndem Wetter. Du verbreitest Erschöpfung mit den Sturmwinden, Herren, während unermüdlich sind deine eigenen Füße. Mit den Klagen der Trommel wird die Klage geschlagen. Meine Dame, es tragen die großen Anunnergötter dich wie Fledermäuse zu den Ruinen der Hügel. Sie ertragen nicht deine schrecklich blickenden Augen, und sie wagen es nicht, deinem Zorngesicht zu begegnen. Wer kann kühlen dein rasendes Herz? Dein zorniger Ingrimm ist zu groß, um sich abzukühlen, zornige Herren, und wie kann deine Stimmung beruhigt werden, o Göttin? Herren, kann ich dein Herz erfreuen? Älteste Tochter Suens, möge dein Zorn sich niemals abkühlen, Herren. Du bist die Höchste in den fernen Ländern der Fremden, die sich alle Gaben aus deinem Bundesland nehmen. Du hast deine Provinz über allen Hügeln erweitert. Wenn man sich aber all der Berge Stirnrunzeln anschaut, sieht man, die Vegetation ist ruiniert in der Gegend. Deine großen Pforten der Paläste verbrennen. Blut wird in die Flüsse gegossen, das trinken die Leute. Du musst deine Truppen gefangen nehmen, bevor du sie zusammenführst. Du musst die Elitesoldaten deiner Regimenter verstreuen, alle zusammen. Du musst deine jungen, wehrfähigen Männer zusammenstehen lassen. Stürme haben in Tänzen erobert deine Städte. Du nimmst die jungen Männer gefangen. Dein Befehl komme über die Stadt, die sich dir nicht geweiht hat. Alle Fremden sind dein, die alle sich nicht dir vertrauten. Alles liegt deinem Vater. Dein Fuß zertritt die Feinde. Fürsorge in Verantwortung ist vom Schafstall entfernt. Die Frau spricht nicht mehr mit ihrem Manne liebevoll. Mitten in der Nacht, sie berät sich nicht mehr mit ihrem Gemahl und offenbart ihm nicht mehr ihre reinen Gedanken des Herzens. O du wilde Kuh, du tolle Tochter von Suen, Dame, du kannst alles aus deinem Bundesland nehmen, große Königin aller Königinnen, doch Schoß deiner Mutter, für die gerechten göttlichen Kräfte, o Mutter, weise und gesalbt, o Herrin der Länder der Fremden, Lebenskraft der Menschen, ich werde dir singen die Hymne. Deine Äußerungen sind herrlich, Göttin der Kräfte, großherzig bist du, gute Frau mit dem strahlenden Herzen, ich werde aufzählen alle deine göttlichen Kräfte. Ich, die Priesterin Anus, tat meinen Priester berufen, deinem Dienst. Ich trug den Ritualkorb und stimmte an das Lied der Freude. Die Grabbeigaben sind gleichfalls, auch das Ritualmahl hab ich gebracht in den Tempel. So als hätte ich nie gelebt. Ich näherte mich dem Licht, das Licht war glühend heiß. Ich näherte mich dem Schatten, aber ich wurde von einem Sturme vertrieben. Und mein honigsüßer Mund wurde bitterer Abschaum. Meine Fähigkeit, Stimmungen zu beruhigen, schwand mir. Tochter Suens, meine Anu, mein Gott und mein Schicksal. Kann es Anu ungeschehen machen, das Unheil? Wenn du Anu davon erzählst, wird er mich befreien. Ja, die Frau wird das Schicksal von Lugal Ane erfahren. Fremde Länder und Hochwasser liegen ihr sklavisch zu Füßen. Auch die Frau ist erhaben und lässt die Städte erzittern. Ein Schritt nach vorn, so dass sie ihr heiliges Herz für mich kühle. Ich, die Priesterin, werde dein Gebet zur Königin sprechen. Und vor dir, Inanna, lass ich strömen die Tränen. Tränen wie süßen Wein. Ich werde täglich dich grüßen. Sei nicht besorgt über Ashimbaba, denn in der Verbindung mit dem Reinigungsriten des heiligen Anu ward alles anders. Inanna ist abgefallen. Er stand nicht in Ehrfurcht vor der großen Gottheit. Er hat diesen Tempel verwandelt und zerstört. Während er von mir einherging, als ob er mir ein Partner wäre, näherte er sich voll Missgunst. Meine gute göttliche Kuh, oh, fange die Menschen. An der Stelle des göttlichen Zuspruchs, wo ist mein Ruhm jetzt? Ausgeliefert wird das Land, ein böser Rebell ist's gegen meine Nanna. Möge Anu zerschlagen diese Stadt, möge Enli verfluchen den gottlosen Bösen. Mögen seine weinenden Kinder nicht von der Mutter zärtlich getröstet werden. Herren, beginn mit der Klage. Möge deine Klage im Feindesgebiete ertönen. Muss ich denn sterben wegen meinen heiligen Liedern? Nanna hat nicht geachtet auf mich. Er hat mich völlig vernichtet im abtrünnigen Land. Und Ashimbabara hat sicher nicht ein Urteil über mich gesprochen. Was ist es denn für mich, wenn er ausgesprochen das Urteil? Was ist es denn für mich, wenn er nicht ausgesprochen das Urteil? Er stand da im Triumph und vertrieb mich aus dem heiligen Tempel. Er hat mich fliegen lassen wie eine Schwalbe vom Fenster. Ich hab meines Lebens Kraft erschöpft. Und er hat mich durch die Dornbüsche auf die Berge gehen lassen. Und er zerrte mir eine Krone und zerrte an der Priesterin Mantel. Er gab mir ein Messer und einen Dolch und er sagte, das sind geeignete Zirren für dich, o Priesterin Gottes. Du am meisten geliebte Edeldame, geliebte Gottes, dein heiliges Herz ist groß, es werde getröstet vom Gebet, geliebte Ehepartnerin Anus, du bist die große Dame des Horizonts und des Zenites an dem Himmel. Die Götter liegen vor dir hingeworfen. Von Geburt an warst du die Junior-Königin. Oh, wie bist du nun die höchste über alle die Götter. Sieh, die Götter küssen vor dir mit den Lippen die Erde. Aber meine eigene Seele ist noch nicht vollendet. Wenn auch ein feindliches Urteil mich umgeben, als ob es wäre mein eigenes Urteil. Ich habe noch nicht erreicht mit meinen Händen mein erblühtes Bett, meinen Himmel. Ich tat nicht die Verlautbarung Ningals jemandem kund. Oh, meine liebe Frau, geliebt vom Vater im Himmel, möge dein Herz von mir beruhigt werden mit Lobpreis, mit Gebeten der brillanten Priesterin Gottes. Ja, es muss bekannt sein, es muss bekannt sein, denn Nana ist noch nicht genug verkündet. Zu mir sagte Nana, ich bin dein, ich bin dein, o schenk mir dein Herz, meine Tochter. Man muss wissen, dass du hoch wie der Himmel bist, Herrin. Man muss wissen, dass du breit wie die Erde bist, Mutter. Es muss bekannt sein, dass du zerstörst die rebellischen Länder. Man muss wissen, dass du brüllst in die Länder der Fremden. Sei es bekannt, dass du Schädel zerquetscht und Schlangen vernichtest. Man muss wissen, dass du Leichen verschlingst wie Schakale. Man muss wissen, dass dein Auge schrecklich ist, Göttin. Sei es bekannt, dass du erhebst deine schrecklichen Blicke. Man muss wissen, Geliebte, du hast blitzende Augen. Man muss wissen, dass du unerschütterlich bist und unnachgiebig und dass du letztendlich wirst triumphieren. Nana ist noch nicht verkündet. Er sagte, ich bin der Deine. Du hast mehr getan, meine Dame, du bist die Größte. Meine liebe Frau, geliebt vom himmlischen Vater, Göttin, ich werde all deinen Ingrim aussprechen, siehe, ich hab die Kohlen im Weihrauch fast gehäuft und die Gluten, und ich bin bereite und ich bereite die Reinigungsriten. Es wartet der Goldschrein. Könnte dein Herz mich nicht besänftigen, göttliche Mutter? Allzu voll ist mein Herz, so tolle, heilige Dame. Und da habe ich eben dies Lied für Inanna gesungen. Möge ein Dichter es wiederholen zum Mittag, o Göttin, was ich dir in der Nacht gesungen, o heilige Jungfrau. Weil gefangen dein Ehepartner und weil auch dein Söhnchen ist gefangen, ist groß deine Wut im heiligen Herzen. Kraftvolle Dame, in der Versammlung der Herrscher geachtet, du hast ihre Opfer akzeptiert. Inannas gesalbtes, unbeflaggtes Herz wird gestillt. Das Licht war dir lieblich. Freude erstreckte sich über dich, voller göttlicher Schönheit war die Jungfrau. Wie das Licht aufgehenden Mondes strahlte sie Freude aus, und Nana kam, blickte sie an, und ihre Mutter Ningal segnete sie und der Vater. Jede Botschaft der himmlischen Frau ist erhaben und heilig. Lob des Feindes Zerstörerin in den Ländern der Fremden. Meine Dame, du bist begabt mit göttlichen Kräften und in goldene Schönheit getaucht, o göttliche Jungfrau. Dritter Gesang. Großherzig ist die Dame, die ungestüme Geliebte. Stolz ist die Herrin unter den himmlischen Anuna-Göttern. Sie ist herausragend unter den Ländern, die Tochter von Suen. Sie ist erhaben unter den großherzoglichen Göttern. Sie ist die prächtige Dame, die sammelt die göttlichen Kräfte in dem Himmel und auf Erden. Rivalin des Vaters, mächtigste unter den Göttern, ihr Urteil ist endgültig, ewig. Alle Götter kriechen vor ihrer, wenn sie göttlich ihr Wort spricht. Anu wagt es nicht anzugehen gegen ihre Befehle. Sie verändert ihr eigenes Handeln und niemand kann wissen, wie sie auftreten wird. Sie vervollkommnet göttliche Kräfte, hält den Hirtenstab. Sie ist prächtig, herausragend, herrlich. Sie ist die riesige Herrschaft über die Götter des Landes. Ihre hohe Schrecklichkeit deckt die großen Gebirge und die Ebenen der Straßen. Bei ihrem schallenden Schreien kriegen die Götter des Landes Angst. Ihr Brüllen lässt Götter zittern wie einsames Schilfrohr. Im Grollen der Göttin gleich verstecken die Götter sich alle. Ohne Inanna fällt der Vater keine Entscheidung und Enlil kein Schicksal. Wer erhebt sich gegen die Geliebte, die ihren Kopf hebt, die erhaben ist über den Bergen, wo immer sie wütet, sind die Städte Ruinen geworden und Spukorte schaurig, und sind die Schreine auf den Abfallhaufen gelandet. Wenn ihre Zorn die Menschen erzittern lässt, Feuer und Nöte ihnen verursacht, sind die Menschen vom Dämon besessen. Sie rührt Verwirrung und erschreckendes Hochwasser an und ist in erschreckenden Glanz gekleidet, ihr furchtbares Spiel ist, mit Geschwindigkeit Konflikte und Krieg zu erregen, unermüdlich schreitend in ihren goldenen Sandalen. Sie ist bekleidet mit einem wütenden Wirbelwind, Stürme trägt sie als Kleid des Himmels von erschreckenden Gnaden. Wenn sie einen berührt, ist gleich da die tiefste Verzweiflung, wenn sie den Weg zurückgelegt hat mit dem glühenden Südwind. Sie sitzt auf angespannten Löwen und schneidet in Stücke jene Gottlosen, die ihr keinerlei Ehrfurcht erweisen. Unsere Herrin ist wie ein Leopard von den Hügeln, an dem Eingang der Straßen ist rasend und schnaubend die Herrin, wie ein Stier im Vertrauen auf seine Kraft, seine Stärke, niemand wagt es, sich gegen sie zu wenden. Die Herrin aller großherzoglichen Götter, ein Fallstrick den Sündern, eine Falle für den Bösen, ein Strick für die Feinde, sie versprüht ihr Schlangengift überall, wo sie wandelt. Unsere Herrin Zorn ist die verheerende Fluten, niemand kann widerstehen diesen verheerenden Fluten. Wie ein großer Wasserlauf erniedrigt sie jenen, der sie verachtet. Die Herrin ist wie ein Adler am Himmel, dem sich niemand entziehen kann. Inanna, ein Falke der Jagd, sie jagt mit den Göttern. In Stücke reißt Inanna die Rinder und die geräumigen Rinderställe. Die Felder der Städte, die Inanna im Zorn sah, wurden aufgewühlt und die Furchen der Felder wurden zerrissen wie schwächliche Gräser. Anu geht ihr entgegen. Er sitzt am lodernden Feuer in der Hochebene unserer göttlichen Herrin Inanna. Unsere Herrin beschleunigt die Kämpfe, des Krieges Konflikte. Siehe, die Göttin singt ein Lied. Der Gesang folgt dem Plane, weinend um die Honigmilch und die Speise des Todes. Wer verspeist sie? Inannas Milch und Speise des Todes wird nicht lange dauern. Galle wird brennende Schmerzen denen bereiten, denen sie zu essen gibt. In den Mund gibt sie ihnen die Speise. In ihrem fröhlichen Herzen singt sie das Lied vom Tod auf der Ebene, das Lied ihres Herzens. Sie wäscht ihre Waffen mit Blut, ihre Streitäxte haben Köpfe zerschlagen, Speere dringen durch und die Keulen werden mit Blut befleckt, den bösen Mund halten Krieger. Blut vergießt sie bei ihrem ersten heiligen Opfer und der Tod erfüllt sie. Auf der breiten und stillen Ebene, bei der Verdunkelung des hellen Lichtes des Tages, wendet sie sich am Mittag in das finstere Dunkel. Menschen suchen im Zorn sie, suchen sie dann nach dem Kriege. Ihr Geschrei stört die Ebene, stört die Weide, die Wiese. Ihr Geheul ist wie Iskuren, lässt das Fleisch aller Länder zittern. Niemand kann ihrem Krieg entgegen sich stellen, auch nicht ihre Rivalen. Niemand in heftigen Kämpfen kann sie besiegen, die sie beschleunigt die Schlacht, das Gemetzel. Wasser, Rasen fegt über Mutter Erde und lässt nichts hinter sich zurück. Die Herrin des Pfluges den Boden öffnet den Harten. Die Stolzen heben nicht länger die Hälse. Ihr großmütiges Herz verkündet ihre Gebote, die Geliebte, die allein ist die herrschende Göttin. In dem Werk allmächtig nimmt sie den Ehrenplatz ein und demütigt riesige Berge, als wären es Berge von Abfall. Sie zertrümmert sie, bringt Zerstörung über das Bergland. Steine schleudert Inanna, so erhält sie den Siegspreis. Steine schleudert sie so, als ob es Tonscherben wären. Unsere stolze Herrin hält den Dolch in der Rechten, strahlt eine Ausstrahlung aus, die bedeckt die irdische Landschaft. Sie setzt Netze aus für die Fische der Tiefe des Meeres. Sie verlässt nicht die Fische der unterirdischen Wasser. Wie eine kluge Vogelfängerin fängt sie die Vögel mit dem Netz, das sie aufhängt in den Wipfeln der Bäume. Sie ist der Ort der göttlichen Pläne des Himmels, der Erde. Ihres Wortes Absicht widersteht nicht der Vater. In dem verwirrenden Rat der großen Götterversammlung ist ihr Vorsitz bekannt nur wenigen. Unsere Herrin ist ein Panther unter den Göttern, hochmütig, herrisch. Ihr wurde Macht gegeben vom höchsten Vater der Götter. Nicht zum Kampf empfängt sie die jungen, niedlichen Mädchen in der Kammer. Sie empfängt sie mit liebendem Herzen, all der jugendlichen Mädchen liebliche Reize. Sie ist böse auf die Frau, die sie ablehnt voll Hochmut. In dem gesamten Lande lässt sie laufen die Mädchen in den Städten auf den Märkten herum. Eine Hausfrau aber sieht ihre Kinder. Die Göttin segnet die Hausfrau. Diese Hausfrau zerbrach den Speer, als wäre sie ein Krieger. Unsere Herrin gab der heroischen Hausfrau die Waffe. Zwar die Frau hatte eine büßende Strafe erduldet, dann aber wurde sie nicht mehr gestraft von der Herrin und Göttin. Unsere Herrin öffnet die Türe zum Schatzhaus der Weisheit. Sie macht bekannt das Interieur der Halle der Weisheit. Die aber, die sie nicht ehren, die entgehen nicht der Strafe. Unsere Göttin fängt in ihren Netzen die Menschen. Aber der Mann, den sie bei seinem Namen gerufen, aber der sie nicht ehrt, der wird bestraft und gezüchtigt. Aber die männlichen Freier und die weiblichen Huren, wenn sie schon ihre Strafe erlitten, stöhnen vor Wollust. Die ekstatischen, transformierten Weiber der Klagen lamentieren und singen Gesang. Sie erschöpfen sich völlig mit dem Weinen und Trauern, sie lamentieren und klagen. Weinende schütten täglich ihr Herz aus vorm Herzen der Göttin. Ach, mein Herz, ach, du kennst ja keine Entspannung und Ruhe. O geliebte Dame des heiligen Vaters im Himmel, zu dir kommen die Klageweiber mit Heulen und Jammern. Du bist im Himmel, makellos sind deine milchweißen Brüste. Du bist majestätisch, es haben Himmel und Erde nichts Vergleichbares, o du Rivalin des himmlischen Vaters Anus und Enlils. Du besetzt ihren Ehrenplatz droben. Du bist herausragend in den Kultstätten. Mögest du sitzen in dem prächtigen Sessel. Iskure brüllen vom Himmel, seine dicken Wolken bersten. Die göttliche Macht des Himmels und der Erde triumphiert, o Inanna. Dein Triumph ist erschreckend, die Götter beugen sich sklavisch. Göttin, du reitest auf 7 Tieren, komm vom Himmel. Sie, ein Großfürst, fürchtete deinen zauberischen Gürtel, und er ward von deiner himmlischen Wohnung erschreckt und ließ dich einen Wohnthronstuhl einnehmen droben bei Anu, und du fürchtest dich nicht, zu sagen dem Großfürst, ich will die heiligen Riten beschützen, die göttlichen Riten, und die Götter küssen die Erde und warfen sich nieder. Und das Hochgebirgsland, das Lapislazuli-Land und Karneo-Land verbeugte sich tief vor der herrschenden Göttin, aber der Ebi beugte sich nicht vor dir, du Erhabene, und der Ebi grüßte dich nicht, o heilige Jungfrau. Auf, zerbrich ihn in deinem Zorn, zerschlag ihn mit Sturmwind. Du bist herausragend durch die Kraft von Anu und Enlil, ohne dich wird kein Schicksal bestimmt, kein Ratschlag gegeben. Laufen, entkommen, beruhigen und besänftigen, Göttin, das ist dein, und hetzen, erheben, fallen, verstärken, das ist dein, o Göttin, Erschließung von Straßen und Wegen, Orte der Ruhe für die Reisenden, Helfer der Schwachen, das ist dein, o Göttin, die Wege in Ordnung zu halten und die Erde zu erschüttern, zu festigen, alles das ist dein, o Göttin, zerstören, aufbauen, reißen, regeln, das ist dein, o Göttin, den Mann zum Weibe zu bringen und das Weib zum Manne zu bringen in Treue und Freundschaft. Das ist dein, o Göttin, Erwünschtheit, Erregung, ist alles dein, o Göttin, Profite, Rechnungen, Renten, Gewinne, alles ist dein, o Göttin, finanzielle Verluste, Reichtum und Armut, Schulden und Ersparnisse, Bettler, alles ist dein, o Göttin, die Beobachtung, Schönheit, Wahl und Opfer sind dein, o Göttin, Männlichkeit, Würde, Schutzengel, Schutzfrauen, Schutzgötter, Kultzentren, Gnade und Mitleid, alles ist dein, o Göttin, Herzensergießungen, Krankheit. Das ist dein, o Göttin, die Lieblingsfrau zu verehren, eine Zweitfrau zu dienen. Jubel, Hochmut und Ehre, Ruhm ist alles dein, o Göttin, Pflege, Erziehung. Demut ist dein, o Göttin, ein Hauskauf, ein Schlafzimmer, Betten, Sofas für die Geliebte, kleine Knaben zu küssen, auf die Stirne ist dein, o Göttin, Wandeln und Rennen, Planung und Erfolg. Der grobe, brutale und starke, und der schwache und sanfte und der machtlose, zarte, alles ist dein, o Göttin, die Gipfel, die Täler, Thron und Krone und Königszepter, Demut und Größe, alles ist dein, die Kleinen, die Dicken, die Opfer, o Göttin. Göttliche und auch königliche Riten beachten, Durchführung der entsprechenden Anweisung, Ratschlag, Verleumdung, unwahre Worte, Missbrauch, Sprache und feindlicher Hochmut, alles ist dein, o Göttin. Die falsche, die richtige Antwort, die Gewalt, das Grinsen, der Spott, feindselige Sprüche, Lächeln, Gutes tun und dennoch gedemütigt werden, Unglück, Not und Trauer andere glücklicher machen, aufklären oder verdunkeln, Unruhe, Terror und Panik, Schreckensbrillanz und strahlender Glanz, Triumph und Verfolgung, heillose Krankheit, Schlaflosigkeit und Unruhe, Heulen, Streit und Chaos, Unterwerfung, Liebesgeschenke, Opposition und Kampf und Beschleunigung schlimmen Gemetzels, alles Wissen, sich selber stärken, ein Nest für die Zukunft bauen, Angst in der Wüste, Feinde, giftige Schlangen, lassen und lieben, alles ist dein, o himmlische Göttin. Läufer, wenn du den Mund öffnest, sich verwandeln in Lahme, und auf deinen Blick hin können hören die Tauben, und durch deinen Ärger, was hell ist, verdunkelt sich heran, und du wendest den Mittag in das finstere Dunkel. Als die Zeit gekommen war, sahst du die Städte in deinen reinen Gedanken zerstört, du ließest die Plätze erzittern. Nichts kann deinem Ziel verglichen werden, o Göttin, niemand kann deinen Taten sich widersetzen, denn du bist die Gesalbte des Himmels und unserer Mutter der Erde. Du bist im Palast der unbestechliche Richter, unter den zahllosen Menschen fällst du Entscheidungen. Deines Namens Anruf erfüllt die Berge, es kann nicht ein Dämon mit dir konkurrieren. Dein weises Verständnis erfüllt die Götter. Du allein bist großartig, du bist die große Kuh unter all den Göttern des Himmels und unserer Erde. Wenn du deine Augen den Göttern zuwendest, Herrin, dann erhöhst du sie, die Götter erwarten dein Wort und stehen und beten an dem Ort, wo du lebst, o Geliebte. Große Herrin, unsterblich ist dein Ruhm, o Geliebte, möge dein Lobpreis nicht aufhören, wo wäre dein Name nicht herrlich. Dein Gesang ist Trauer und Klage, dein Leiden kann niemand ändern, dein Ärger ist erdrückend, die Schöpfung ist niemals ohne dich, deine Befehle werden erfüllt mit der Hilfe Anus und Enlils, als Geschenk an die fromme Versammlung hast du Gnade erteilt, o Gott, Anu, Enlil, Inanna. Vierter Gesang. Vom hohen Himmel wandte sie ihr Denken aufs untere im dunklen Totenreich. Vom hohen Himmelreich herab die Göttin, die Augen wandte zu der Unterwelt. Vom hohen Himmelreich Inanna wandte den Kopf der Unterwelt der Toten zu. Und sie verließ den Himmel und die Erde, und meine Herrin stieg ins Totenreich. Und sie verließ den Himmel und die Erde, Inanna stieg hinab ins Totenreich. Sie gab das Amt des Ehen auf und des Lagar und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie verließ Eanna Stadt in Uguk und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ließ Emukalama in Bad Bira und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie verließ Giguna in Zabalem und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie verließ Ekara Stadt in Adab und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ließ Barakduriara Stadt in Nibru und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ging von Husarikamala in Hik und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie verließ Ehulmak in Agade und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie ging fort von Ibgalstadt in Umma und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ging von Edilmuna Stadt in Urim und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie verließ Amazikuk in Kiska und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie verließ Etzdamkuk Stadt in Jirsu und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ging von Esigmezidu in Isin und stieg hinunter in die Unterwelt. Und sie ging fort von Anzagar in Akak und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ging von Nijin Narkuk in Kurupak und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie ging von Ekagula in Katsalu und stieg hinunter in die Unterwelt. Sie nahm die sieben göttergleichen Kräfte, sie sammelte die göttergleichen Kräfte und fasste zärtlich sie mit ihrer Hand. Und mit den guten göttergleichen Kräften ging sie auf ihren Weg ins Totenreich. Sie legte einen Linnenturban an, die Kopfbedeckung für das offene Land. Sie nahm ein goldenes Stirnband um die Stirn, um ihren Hals trug sie die Perlenschnur, die Perlen waren Lapislazuli. Wie Eier, Zwillingsperlen auf dem Busen. Den Körper deckte sie mit einem Kleid, dem reizenden Gewand der Weiblichkeit. Sie legte Schminke auf, den Mann lass kommen. Sie legte Schminke auf die Augenlider. Sie zog das Brusttuch an, komm Mann, zum Busen. Sie legte einen Goldring an die Hand. Sie hielt den Stab von Lapislazuli. Inanna reiste in die Unterwelt. Die Sklavin Ninkubura reiste mit ihr. Inanna sagte dies zu Ninkubura. Komm, meine treue Dienerin und Magd, komm, meine Magd, die schöne Worte spricht, Begleiterin, die weise Worte spricht. Ich werde dir die gute Weisung geben. Die Sklaven müssen meiner Weisung folgen. Ich sag dir was, das musst du gut beachten. Heut steige ich hinab zur Unterwelt. Und wenn ich angekommen bin dort unten, dann sing ein Klagelied in den Ruinen. Dann schlag die Trommel auch im Heiligtum, dann mach die Runde in der Götterhäusern. Dann schlitze deine Augen auf für mich, zerreiße deine Nase dann für mich, dann schlitz die Ohren auf für mich vor allen, privat zerreiße dein Gesäß für mich, kleid wie ein Bettler dich für mich in Lumpen, stell deinen Fuß ins Haus des Gottes Enlil. Wenn du im Hause bist des Gottes Enlil, dann lass das Klagelied vorm Gott ertönen. O Vater Enlil, lass doch keinen töten, dort in dem Totenreiche deine Tochter, dass nicht ein kostbares Metall legiert wird mit ekelhaftem Schmutz der Unterwelt, dass nicht den edlen Lapislazuli verteilt dort werden mit der Maurersteinen, lass deinen wunderschönen Buchsbaum dort zerhackt nicht werden mit dem Holz der Schreiner, lass nicht die junge Königin Inanna getötet werden in dem Totenreich. Wenn Enlil dir nicht hilft in dieser Sache, dann geh nach Urim in das Haus von Nanna, lass deine Klage tönen dann vor Nanna. O Vater Nanna, keiner soll doch töten, dort in dem Totenreiche deine Tochter, dass nicht ein kostbares Metall legiert wird mit ekelhaftem Schmutz der Unterwelt, dass nicht den edlen Lapislazuli verteilt dort werden mit der Maurersteinen, dass deinen wunderschönen Buchsbaum dort zerhackt nicht werden mit dem Holz der Schreiner, dass nicht die junge Königin Inanna getötet werden in dem Totenreich. Wenn Nanna dir nicht hilft in dieser Sache, dann geh nach Eriduk ins Haus von Enki, lass deine Klage tönen dann vor Enki. O Vater Enki, keiner soll doch töten, dort in dem Totenreiche deine Tochter, dass nicht dein kostbares Metall legiert wird mit ekelhaftem Schmutz der Unterwelt, dass nicht den edlen Lapislazuli verteilt dort werden mit der Maurersteinen, lass deinen wunderschönen Buchsbaum dort zerhackt nicht werden mit dem Holz der Schreiner, lass nicht die junge Königin Inanna getötet werden in dem Totenreich. Der Vater Enki, Herr der schönen Weisheit, er kennt die Pflanze, die da Leben spendet, und kennt das Wasser, das da Leben spendet. Er ist's, der mich zum Leben auferweckt. Als nun Inanna ging zur Unterwelt, da folgte ihr die Sklavin Ninkubura. Inanna sprach zur Sklavin Ninkubura, jetzt geh, du meine liebe Ninkubura, befolge alle meine Weisungsworte, die ich dir treulich überliefert habe. Als nun Inanna kam an den Palast, da schob sie auf die Türe der Unterwelt, da schrie sie aggressiv am Tore des Todes, Türsteher, öffne mir, mach auf die Tür, o Neti, öffne mir, ich bin allein und möchte in die Unterwelt hinein. Der Haupttürsteher in der Unterwelt antwortete Inanna, sag, wer bist du? Ich bin Inanna und geh in den Osten. Wenn du Inanna bist und gehst nach Osten, was kommst du ins Gefilde ohne Heimkehr? Was richtest du dein Herz auf jene Straße, von der kein Reisender je wiederkommt? Inanna gab der Haupttürsteher Antwort, weil gut Galana jüngst der Herr und Gatte der heiligen Ereshkigala starb. Ereshkigala, meine älteren Schwester, ich komme zum Ritus der Beerdigung. Sie bietet reiche Opfer doch des Weines. Das ist der Grund, warum ich bin gekommen. Der Haupttürsteher in der Unterwelt antwortete der heiligen Inanna. So bleibe hier, o Königin Inanna. Ich werde gleich mit meiner Herrin sprechen, mit ihrer der heiligen Ereshkigala. Ich will ihr sagen, was du mir gesagt hast. Der Haupttürsteher in der Unterwelt ging zu der heiligen Eraschkigala, ging in die Halle seiner Vielgeliebten und sprach: O Herrin, draußen steht ein Mädchen. Es ist Inanna, deine junge Schwester, und sie ist angekommen beim Palast. Sie schob die Pforte auf der Unterwelt und aggressiv schrie sie am Tore des Todes. Sie hat die Stadt Eanna aufgegeben und kam herab ins dunkle Totenreich. Sie nahm die sieben göttergleichen Kräfte, sie sammelte die göttergleichen Kräfte und fasste zärtlich sie mit ihrer Hand. Und mit den guten göttergleichen Kräften ging sie auf ihrem Weg ins Totenreich. Sie legte einen Linnenturban an, die Kopfbedeckung für das offene Land. Sie nahm ein goldenes Stirnband um die Stirn, um ihren Hals trug sie die Perlenschnur, die Perlen waren Lapislazuli. Die Eier, Zwillingsperlen auf dem Busen. Den Körper deckte sie mit einem Kleid, dem reizenden Gewand der Weiblichkeit. Sie legte Schminke auf, den Mann lass kommen. Sie legte Schminke auf die Augenlider. Sie zog das Brusttuch an, komm, Mann, zum Busen. Sie legte einen Goldring an die Hand. Sie hielt den Stab von Lapislazuli. Als sie dies hörte, schlug Eraschkigala mit ihrer Hand auf ihre Oberschenkel und biss sich mit den Zähnen auf die Lippen und nahm des Mannes Worte sich zu Herzen. Da sagte sie zu ihrem Haupttürsteher: Komm, Haupttürsteher in der Unterwelt, sei achtsam du auf meine Weisungsworte, die ich dir treulich überliefert habe, dass wir die sieben Todestore schließen, sei jede Pforte des Palasts verschlossen. Dann öffne sie für sie und lass sie ein, nachdem sie alle Kleider abgelegt, dann werden ihre Kleider weggetragen. Der Haupttürsteher in der Unterwelt gab Acht auf den Befehl der Vielgeliebten, verriegelte die sieben Todestore, dann öffnete er jede Pforte einzeln und sagte zu der heiligen Inanna: Komm, Göttin, lege deine Kleider ab. Und als sie durch die erste Pforte trat, der Turban ward entfernt von ihrem Kopf. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Und als sie durch die zweite Pforte trat, die Perlenschnur aus Lapislazuli von ihrem Schwanenhalse ward entfernt. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Und als sie durch die dritte Pforte trat, die Kugeln in der Form von kleinen Eiern von ihrem großen Busen ward entfernt. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Und als sie durch die vierte Pforte trat, das Wort »O komm, mein Mann, zu meinen Brüsten« von ihrem nackten Busen ward entfernt. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Und als sie durch die fünfte Pforte trat, der Goldring ward von ihrer Hand entfernt. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Und als sie durch die sechste Pforte trat, da ward der Stab von Lapislazuli aus ihrer weichen, weißen Hand entfernt. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Und als sie durch die siebte Pforte trat, da ward das hingehauchte Seidenkleid von ihrem wunderschönen Leib entfernt. Was soll das? Fragte sie, und Neti sprach: Sei nur zufrieden, Königin Inanna, so wird das Recht der Unterwelt erfüllt. Inanna, öffne nur nicht deine Lippen, sprich gegen das Gesetz des Todes nicht. Dann setzte sie sich nieder auf den Boden. All ihre Kleidung war vom Leib entfernt. Die Kleider waren weggenommen worden. Dann ließ die heilige Eraschkigala Inanna treten vor den Thron der Göttin. Eraschkigala saß auf ihrem Thron, die Anuna dabei, die sieben Richter, die gaben ab ihr Urteil über sie. Sie sah sie an, es war der Blick des Todes. Sie sprach zu ihr, es war das Wort des Zornes. Sie schrie sie an, es war der Schrei der Sünde. Die Frau in eine Leiche ward verwandelt, die Leiche aufgehängt an einem Haken. 3 Tage und 3 Nächte gingen hin, und ihre Magd und Sklavinin Kubura, die Magd, die wunderschöne Worte machte, Begleiterin der Königin Inanna, die weise schöne Worte spricht, sie sprach, sie hat der Herrin Weisung ausgeführt und nicht vergessen den Befehl der Frau, sie hat beachtet alle Weisungsworte. Sie stimmte an die Klage über sie und sang ihr Klagelied in den Ruinen. Sie schlug für sie die Trommel in dem Tempel, sie zog die Runde vor der Götterhäusern und sie zerriss die Augen für Inanna und sie zerriss die Nase für Inanna, privat zerriss sie ihr Gesäß für sie. Die Bettler war bekleidet sie mit Lumpen, so setzte sie den Fuß ins Haus von Enlil. Als sie betreten hatte Enlils Haus, da sang vor Enlil sie ihr Klagelied. O Vater Enlil, lass doch keinen töten, dort in dem Totenreiche deine Tochter, dass nicht ein kostbares Metall legiert wird, mit ekelhaftem Schmutz der Unterwelt, dass nicht den edlen Lapislazuli verteilt wird, dort werden mit den Maurersteinen, dass deinen wunderschönen Buchsbaum dort zerhackt nicht werden mit dem Holz der Schreiner, dass nicht die junge Königin Inanna getötet werden in dem Totenreich. Da gab im Zorne Enlil diese Antwort. Mein Kind verlangte nach dem hohen Himmel, sie sehnte sich hinab zur Unterwelt, Inanna sehnte sehr sich nach dem Himmel und wollte auch hinab ins Totenreich, doch auch die Mächte in der Unterwelt sind Götter, die auch Götterrechte haben. Sie sollte sich doch nicht nach ihnen sehnen, denn wer dorthin kommt, der muss dort auch bleiben. Wie kann, nachdem sie an den Ort gekommen, sie hoffen, dass sie werde auferstehen? So wollte Enlil also ihrer nicht helfen. Sie ging nach Urim in das Haus von Nanna. Da sang vor Nanna sie ihr Klagelied. O Vater Nanna, lass doch keinen töten, dort in dem Totenreiche deine Tochter, dass nicht ein kostbares Metall legiert wird mit ekelhaftem Schmutz der Unterwelt, dass nicht den edlen Lapislazuli verteilt dort werden mit der Maurersteinen, dass deinen wunderschönen Buchsbaum dort zerhackt nicht werden mit dem Holz der Schreiner, dass nicht die junge Königin Inanna getötet werden in dem Totenreich. Da gab im Zorn Inanna diese Antwort. Mein Kind verlangte nach dem hohen Himmel, sie sehnte sich hinab zur Unterwelt. Inanna sehnte sehr sich nach dem Himmel und wollte auch hinab ins Totenreich. Doch auch die Mächte in der Unterwelt sind Götter, die auch Götterrechte haben. Sie sollte sich doch nicht nach ihnen sehnen, denn wer dorthin kommt, der muss dort auch bleiben. Wie kann, nachdem sie an den Ort gekommen, sie hoffen, dass sie werde auferstehen? So wollte Nanna also ihrer nicht helfen. Sie ging nach Eriduk ins Haus von Enki. Da sang vor Enki sie ihr Klagelied. O Vater Enki, lass doch keinen töten, dort in dem Totenreiche deine Tochter, dass nicht ein kostbares Metall legiert wird mit ekelhaftem Schmutz der Unterwelt, dass nicht den edlen Lapislazuli verteilt dort werden mit der Maurersteinen, lass deinen wunderschönen Buchsbaum dort zerhackt nicht werden mit dem Holz der Schreiner, lass nicht die junge Königin Inanna getötet werden in dem Totenreich. Und Vater Enki gab der Magd zur Antwort, was hat denn meine Tochter nur getan? Was tat die Nanna, was hat sie besorgt? Was tat die Herrin aller Länder nur? Was tat der himmlischen sakrale Hure? Der Götter Hure nahm mir meine Ruhe. So Vater Enki half in dieser Sache. Da nahm er Schmutz von seinem Fingernagel und schuf aus diesem Schmutz die Kurjara. Nahm Schmutz von seinem anderen Fingernagel und schuf aus diesem Schmutz die Galatura. Und den Kurjara gab er jene Pflanze, die Leben spendet in der Ewigkeit, den Galatura gab er jenes Wasser, das Leben spendet in der Ewigkeit. Er sprach zu Galatura und Kurjara, der eine spende ihr die Lebenspflanze, der andere spende ihr das Lebenswasser. Geht, lenkt die Schritte in die Unterwelt, fliegt an des Todes Tor vorbei wie Fliegen, schlüpft durch des Todes Pforte wie Phantome. Die Mutter, die gebar, Eraschkigala, sie liegt dort wegen ihrer lieben Kinder. ihr Schulterpaare bedeckt vom Linnentuch, der Brüste Paares mächtig wie ein Schiff, die Fingernägel sind wie eine Hacke, des Haupthaares gebündelt wie der Lauch. Und wenn sie sagt zu euch, Ave, mein Herz, dann sollt ihr sagen, du bist ruhlos, Herrin. Ave, dein Herz, so sollt ihr zu ihr sagen. Und wenn sie sagt zu euch, ach, meine Leber, dann sollt ihr sagen, du bist ruhlos, Herrin. Ach, deine Leber, sollt ihr zu ihr sagen. Dann wird sie fragen, sagt, wer seid ihr denn? Schön das Gespräch mit euch von Herz zu Herz. Da meine Leber mit der euren sprach, seid Götter ihr, dann lasst mich mit euch sprechen. Und wenn ihr Sterbliche der Erde seid, dann wird für euch ein Schicksal wohl verordnet. Beim Himmel und der Erde lasst sie schwören. Und bietet sie euch einen Fluss voll Wasser, so solltet diesen Fluss nicht akzeptieren. Und bietet sie euch einen Gefild voll Korn, so sollt ihr dieses Korn nicht akzeptieren. Doch sagt zu ihr mit einer festen Stimme, gib uns die Leiche, die am Haken hängt. Dann wird sie euch die Antwort geben, Götter, das ist die Leiche eurer Königin. Und dann sagt zu ihr, und wenn's der König wäre, und sei es, dass es ist die Königin, gib uns die Leiche, die am Haken hängt. Dann wird sie euch den toten Körper geben. Dann einer spende ihr die Lebenspflanze, der andere spende ihr das Lebenswasser, und unsere Königin wird auferstehen. Die Galatura und Coriara taten, was ihnen ward geboten von dem Gott. Sie huschten durch des Todes Tor wie Fliegen, sie schlüpften durch die Pforte wie Phantome. Die Mutter, die gebar, Eraschkigala, sie liegt dort wegen ihrer lieben Kinder. Ihr Schulterpaar bedeckt vom Linnentuch, der Brüste Paares mächtig wie ein Schiff, die Fingernägel sind wie eine Hacke, des Haupthaares gebündelt wie der Lauch. Und als sie sprach zu ihnen, weh, mein Herz, da sprachen beide, du bist ruhlos, Herren, Ave, dein Herz, so sagten sie zu ihr. Und als sie sprach zu ihnen, ach, die Leber, da sagten beide, du bist ruhlos, Herren, ach, deine Leber, sagten sie zu ihr. Dann tat sie Fragen, sagt, wer seid ihr denn? Schönes Gespräch mit euch von Herz zu Herz, da meine Leber mit der euren sprach. Seid Götter ihrer, dann lasst mich mit euch sprechen. Und wenn ihr Sterbliche der Erde seid, dann wird für euch ein Schicksal wohl verordnet. Und beim Himmel und der Erde will ich schwören. Da bot sie ihnen einen Fluss voll Wasser, sie wollten diesen Fluss nicht akzeptieren. Da bot sie ihnen ein Gefild voll Korn, da wollten sie das Korn nicht akzeptieren. Da sprachen sie zu ihr mit fester Stimme, gib uns die Leiche, die am Haken hängt. Da gab sie ihnen diese Antwort, Götter, das ist die Leiche eurer Königin. Da sagten sie, und wenn's der König wäre, und sei es, dass es ist die Königin, gib uns die Leiche, die am Haken hängt. Da gab sie ihnen jenen toten Körper. Dann einer spendete die Lebenspflanze, der andere spendete das Lebenswasser, und so die Königin ist auferstanden. Da sprach die heilige Eraschkigala zu Galatura und Koryara dies. Bringt eure Königin ins Licht des Lebens, auch ihre Kleider wurden ihr beschlagnahmt. Inanna nun, nach Enkis Weisungswort, sie wollte steigen aus der Unterwelt, und als sie aufstieg aus der Unterwelt, ergriffen sie die sieben Totenrichter. Wer fuhr je aufwärts aus dem Totenreich, wer ist der Macht des Todes je entkommen? Wer nun Inanna will zurück ins Leben, so lass sie einen Stellvertreter hier. Als nun die Frau die Unterwelt verließ, da ging mit ihr die Dienerin, die Sklavin. Inanna ließ die Sklavin nicht zurück. Inanna hielt ein Zepter in der Hand. Die Magd der Göttin folgte ihrer Herren. Doch keine militärische Eskorte begleitete die Frau bei ihrer Auffahrt. Die hätten etwa Keulen in den Händen. Doch die geringeren Dämonen und die größeren Dämonen hielten sie auf beiden Seiten fest wie Rohr und Zaun. Die sie begleiteten, die mit ihr gingen, die mit Inanna waren bei dem Aufstieg, die hatten nichts zu essen, nichts zu trinken, kein reines Mehl fürs Brot zum Speiseopfer, Trankopfer wussten sie nicht darzubringen, sie akzeptierten kein Geschenk und haben die eheliche Wollust nie genossen, nie je geboren süße kleine Kinder, die Frau sie rissen aus des Mannes Armen, den Sohn sie zogen von des Mannes Knien, Sie ließen auch die Braut das Haus verlassen, und so verlassen auch den Schwiegervater, die Frau sie rissen aus des Mannes Armen, das Kind sie rissen von der Amme Brüsten, doch sie zerhackten keinen scharfen Knoblauch, die essen keinen Fisch und keinen Lauch, die zogen mit der Königin Inanna. Als nun Inanna aufgestiegen war, warf Ninkubura sich zu ihren Füßen, sie saß im Staub an des Palastes Tür und war bekleidet nur mit Schmutz und Lumpen. Da sagten zu Inanna die Dämonen, Inanna, kehre heim in deine Stadt, wir werden deine Sklavin mit uns nehmen. Inanna aber sprach zu den Dämonen, das ist doch meine Magd der schönen Worte, ist mir Begleiterin mit weisen Worten, die nie vergessen meine Weisungsworte und immer mein Gebot ganz treu befolgt. Und sie hob zu klagen an in den Ruinen, sie schlug die Trommel in dem Heiligtum, sie zog die Runde in der Götterhäusern. Für mich hat sie zerrissen ihre Augen, für mich hat sie zerrissen ihre Nase, die Ohren sie zerriss für mich vor allen, privat zerriss sie ihr Gesäß für mich, wie Bettler saß gekleidet sie in Lumpen. Und ganz allein sie leitete die Schritte nach Ekur in das Haus des Vaters Enlil, nach Urim in das Haus des Vaters Nanna, nach Eriduk ins Haus des Vaters Enki. Sie weinte traurig vor dem Vater Enki. Die Sklavin brachte mich zurück ins Leben, ich kann sie doch nicht den Dämonen lassen. So lasst uns gehen, die Göttin und die Magd, wir wollen gehen in die Stadt von Umma. In Umma aber war zu Hause Kara. In Umma war er in der eigenen Stadt. Er warf der schönen Göttin sich zu Füßen, er hatte büßend in dem Staub gesessen, und wie ein Bettler trug er Schmutz und Lumpen. Da sprachen die Dämonen zu Inanna, geh, Königin, in deine eigene Stadt, wir nehmen Kara an als Stellvertreter. Inanna aber sprach zu den Dämonen, nein, Kara ist mein auserwählter Dichter, ist meine Maniküre, mein Friseur. Wie könnte ich ihn dem Tod überlassen? Nein, lasst uns gehen, die Göttin und den Dichter. Wir wollen in die Stadt Bad Tira gehen. Und in Bad Tira war zu Hause Lulal. Er warf der schönen Göttin sich zu Füßen. Er hatte büßend in dem Staub gesessen, und wie ein Bettler trug er Schmutz und Lumpen. Da sprachen die Dämonen zu Inanna, geh, Königin, in deine eigene Stadt, wir nehmen Lula als deinen Stellvertreter. Inanna aber sprach zu den Dämonen, nein, Lula ist mir stets zur rechten Seite, wie könnte ich ihn dem Tod überlassen? So lasst uns gehen, die Göttin und den Freund, wir wollen gehen zum großen Apfelbaum, wir gehen in die Ebene von Kulaba. Sie folgten ihr zum großen Apfelbaum, sie kamen in die Ebene von Kulaba. Da sah Dumuzi dort im schönen Kleid und prächtig auf dem Königsthrone sitzend. Und die Dämonen griffen an Dumuzi und packten ihn bei seinem Oberschenkel. Die Geister gossen Milch aus seiner Kanne, die bösen Geister schüttelten die Köpfe. Inanna, überlass mich nicht dem Tod. Dumuzi blies die Flöte vor Inanna. Sie sah sie an, es war ein Blick des Todes. Sie sprach sie an, es war ein Wort des Zornes. Sie schrie sie an, es war ein Schrei der Sünde. Wie viele wollte denn noch von mir nehmen? Er gab die heilige Inanna ihn, Dumuzi, in die Hände der Dämonen, die sie begleitet hatten, die ihr folgten. Gekommen sind Dumuzi anzuschauen. Sie hatten nichts zu essen, nichts zu trinken. Kein reines Mehl fürs Brot zum Speiseopfer, Trankopfer wussten sie nicht darzubringen, sie akzeptierten kein Geschenk und haben die eheliche Wollust nie genossen, nie je geboren süße kleine Kinder, die Frau sie rissen aus des Mannes Armen, den Sohn sie zogen von des Mannes Knien, sie ließen auch die Braut das Haus verlassen, und so verlassen auch den Schwiegervater, die Frau sie rissen aus des Mannes Armen, das Kind sie rissen von der Ammelbrüsten, doch sie zerhackten keinen scharfen Knoblauch, sie essen keinen Fisch und keinen Lauch, die zogen mit der Königin Inanna. Dumuzi schrie und dann erblasste er, der Jüngling hob die Hände auf zum Himmel, O Gott der Sonne, der du bist mein Schwager, durch Heirat wurde ich mit dir verbunden, ich brachte Milch in deiner Mutter Haus, Ich brachte Butter in das Haus der Ningal, nun aber meine Hände sind gefangen und meine Füße in der bösen Schlinge. Gott, wirf die Schlange mir vor meine Füße, so kann ich den Dämonen noch entkommen. Lass du nicht zu, dass mich die Feinde fangen. Und Utu akzeptierte seine Tränen, dass die Dämonen ihn nicht halten konnten. Der Gott befreite ihn von jener Schlange, befreite seine Füße von der Schlange. Dumuzi den Dämonen so entkam, doch packten sie ihn wieder, den Dumuzi, der heiligen Inanna brach das Herz. Die heilige Inanna weinte bitter um ihren Ehemann, den vielgeliebten. Sie riss an ihren Haaren wie ein Gras, sie riss die langen Haare aus wie Gras. Ihr Frauen liegend in der Männerarmen, wo ist mein vielgeliebter Ehemann? Ihr Kinder liegend in der Väterarmen, wo ist mein Sohn, wo mein Geliebter? Wo, wehe, wo ist mein geliebter Mann? Die Fliege sprach zur heiligen Inanna, wenn ich dir zeige, wo dein Gatte ist, was wird mein Lohn sein, meine Königin? Die heilige Inanna sprach zur Fliege, wenn du mir zeigst, wo mein Geliebter ist, so werde ich für dich die Tafel decken. Die Fliege half der heiligen Inanna. Die junge Göttin gab der Fliege Schicksal. Im Weinhaus kann sie speisen, kann sie trinken, und du wirst leben wie des Weisen Söhne. Inanna gab der Fliege dieses Schicksal, und also kam es und geschah es auch. Inanna aber weinte heiße Tränen. Sie kam zur Schwester, hielt sie an der Hand. Jetzt, Liebster, wirst du für ein halbes Jahr im dunklen Hause meiner Schwester wohnen. Die andere Jahreshälfte wirst du leben, bei mir im Licht des Lebens, mein Geliebter. Fordert meine Schwester dich zur Folge, dann wirst du eines Tages freigelassen. Und so die heilige Inanna gab Dumuzi hin als ihren Stellvertreter. O heilige Ereshkigala-Göttin, wie süß ist es, dein Lobpreis dir zu singen. Fünfter Gesang. Inanna. Noch gestern Herrin ich, und mir verging die Zeit. Inanna ich, die Frau, und mir verging die Zeit. Da war ich hocherfreut, den schönen Tanz zu tanzen. Mich freute sehr die Nacht mit ihrem großen Ganzen. Ich freute mich am Lied, am liebenden Gesang, da mir das Liebeslied, die Hochzeitshymne klang. Es traf mich ja der Herr, mein Freund hat mich getroffen. Er gab mir seine Hand, es stand sein Herz mir offen. Und Ukumgala hat von Herzen mich umarmt und über all mein Weh der Liebe sich erbarmt. Komm, Stier, und mach mich frei, ich muss nach Hause gehen. Komm, Freund, befreie mich, ich muss nach Hause gehen. Ich arme Närrin bin doch meiner Mutter Kind, der Mutter Närrin ich, wie andere Narren sind. Dumuzi, ich sag dir alles, Frau, ich will dich alles lehren. Ich zeige dir, wie sehr die Männer Frauen verehren. Die Freundin hat mich auf den offenen Markt geführt. Zur Zimbel haben wir die Tänze aufgeführt. Sie sang ihr Lied für mich, ich hörte es mit den Ohren. Es war so süß, das Lied, ich hab die Zeit verloren. Die Mutter weißt du wohl zu täuschen, wo sie wohnt. Wir aber geben hin die Leidenschaft dem Mond. Ich löse dir dein Haar in diesem breiten Bette. Erfüll dich mit Genuss an dieser süßen Stätte. Ach, Sagadidavar, der mädchenschönste Zier, zusammen auf dem Pfad die ganze Zeit mit dir. Inanna, er wollt zur Mutter Tor am lichten Tage kommen. Ich bin so aufgeregt, bin in der Luft geschwommen. Er hat entschieden sich, er kam zu Ningals Tor. Ich bin so aufgeregt, den Atem ich verlor. Ich wünschte, jemand wollte ihrer Mutter etwas sagen. Mit Duft erfüllte sie das Haus an lichten Tagen. Ich wollte, dass jemand was in Mutters Ohren ruft. Das Haus erfüllte sie mit süßem Weihrauchsduft. Es duftete das Haus, man möchte Düfte zechen. Ermunternd wusste sie, dem Freier zuzusprechen. Ningal, Herr, du bist in der Tat wert der Umarmung Thron des heiligen Vereins, du Gottes Schwiegersohn. Du Muzi, du bist wert der heiligen Umarmung, du Gottes Schwiegersohn, wert herzlicher Erbarmung. Mein Herr, dein Opfer ist erhört im Paradies, und Blume ist und Kraut aus deinem Garten süß. Dein Opfer ist erhört im Liebesheiligtume, aus deinem heiligen Hain das Kraut, die rote Blume. Inanna, als der Geliebte mich getroffen hat allein, war froh er mich zu sehen bei dem Zusammensein. Der Bruder brachte mich zu seines Hauses Stätte, er ließ mich liegen weich im süßen Honigbette. Mein Liebster lag bei mir an dem Herzen voll Genuss, da wir vereinigten uns mit dem Zungenkuss. Mein Bruder machte da das Antlitz schön in Fülle, er stand ganz plötzlich still in Harmonie der Stille. Vom Erdenbeben er das Schweigen in dem Land, auf meiner Hüfte runter legte seine Hand, die ganze Köstlichkeit der Süßigkeit der Triebe ließ sich geschehen in Vereinigung in Liebe. Du Mutzi, o Schwester, mach mich frei, befreie deinen Gast, geliebte Schwester, komm mit mir in den Palast. Mein Vater wird dich dann mit deinen 7 Seelen als Tochter voller Huld und Gnade auserwählen. Dichter, der Bruder liebevoll zur jungen Schwester, ach, der Gott der Sonne zu der Frau Inanna sprach. Utu, o junge Herrscherin, wie schön der Flachs im Lenzen, Inanna, wie das Korn tut in der Furche glänzen. Ich hacke Land für dich, ich bringe dir das Korn, und Leinen schenk ich dir, du großer Wonneborn. Denn Leinen groß und klein ist gut vor allen Dingen, o junge Herrscherin, ich will es zu dir bringen. Inanna, nachdem du mir den Flachs gebracht hast, gnädiglich, o Bruder Sonnengott, wer kämmt den Flachs für mich? Utu, ich bringe ihn zu dir gekämmt, o Schwesterherrin. Inanna, bringst du den Flachs gekämmt zu der geliebten Närrin? Wer spinnt mir dann den Flachs, wer tut so liebes mir? Utu, gesponnen bringe ich Inanna ihn zu dir. Inanna, wenn man den Flachs gebracht zu mir in Sommernächten, gesponnen und gekämmt, wer wird ihn für mich flechten? Utu, geflochten bring ich ihn zur Schwester als ihr Gast. Inanna, nachdem geflochten du zu mir gebracht ihn hast, mein Bruder Sonnengott, wer wird ihn für mich weben? Utu, gewoben bring ich ihn zu dir, o du mein Leben. Inanna, gewoben bringst du ihn der Schwester gnädiglich, wer aber, Bruder Gott, wird bleichen ihn für mich? Utu, gebleicht ich werde ihn der Schwester Göttin bringen. Inanna, mein Gott, ich frage mich, mein Gott vor allen Dingen, wenn du das Brautkleid so zur Liebsten hast gebracht, wer geht mit mir ins Bett zum Liebesspiel der Nacht? Utu, der Gatte geht mit dir ins Bette auserkoren, du Muzi, der er ward von reinem Schoß geboren, er ward am Ehethron einst konzipiert, so nett, der gute Hirte er geht mit dir ins Bett. Inanna, o Bruder, der soll's sein, der Ackermann, der Bauer, er, meines Herzens Mann, stillt meine Liebestrauer, er sammelt ja das Korn, die Spreu nur treibt er raus, das Korn doch sammelt er in meinem Lagerhaus. Utu, o Schwester Göttin, nimm zum Mann den guten Hirten. Bist du bereit, du sollst den Liebsten gut bewirten? Wie gut ist seine Milch, die Sahne ist wie gut, was immer er berührt, das strahlt von Liebesglut. Inanna, nimm zum Mann, du Mutzi, Lust ist furchtbar. Mit Perlenketten schmückt die Brust, das macht dich fruchtbar. Was bist du nicht bereit? Erwarte ihn daheim. Die Sahne gibt er gern und seinen Honigseim. Er soll der Könige Beschützer sein, der Hirte. Das bist du nicht bereit? Auf und den Freund bewirte. Inanna, den Hirten? Nein, ich will nicht sein des Hirten Frau, denn sein Gewand ist grob und seine Wolle rau. Den Bauern nehm ich mir, dem will ich mich vereinen. Flachs lässt er wachsen mir und bringt mir feine Leinen. Der Bauer bringt mir Frucht, er bringt mir Früchte frisch. Das Korn lässt wachsen er, bringt Brot mir auf den Tisch. Du Mutzi, was willst du sagen denn von diesem dummen Bauern? Was denkst du über ihn, mich aber lässt du trauern? Man gibt dir Mehl dir auch und Früchte überdies, ich gebe Wolle dir, geb dir des Lammes Vlies. Wenn er dir Weißmehl gibt, ich geb dir weiße Wolle. Gibt er dir Bier, ich geb das Fass mit Milch das volle. Ich geb dir Hohn, ich geb dir Käse, gibt er Brot. Ich gebe ihm noch ab, wenn er in tiefer Not. Ich geb ihm meine Milch und geb ihm meine Sahne. Er hat nicht mehr als ich, höre, wie ich dich ermahne. Inanna, wenn meine Mutter nicht dir gnädig wär voll Huld, du wärst vertrieben schon, doch hast du keine Schuld. Großmutter voller Huld ist gnädig dir auf Erden, sonst würdest du vom Berg herabgeworfen werden. Und wenn mein Vater nicht dich herzlich liebte, ach, mein Vater Nana nun, wo hättest du kein Dach? Und wenn mein Bruder nicht, der Gott, der Sohn des Nana, dich liebte, hättest du nicht Zutritt bei Inanna. Du Mutzi, Inanna, bitte, du beginne keinen Streit. Mein Vater ist so gut wie deiner in der Zeit. Mein Vater Enki reich ist wie dein Vater Nana, und meine Schwester ist so schön wie du, Inanna. Wie deine Mutter ist auch meine Mutter gut, und wie dein Bruder bin auch ich voll heißer Glut. O junge Königin des herrlichen Palastes, die Worte höre des verliebten Seelengastes. Dichter, das Wort, das eben süß kam aus dem Munde ihr, das war ein Wort der Lust, verzehrender Begier, vom Ausgangspunkt des Streits und nach des Streites Flammen, die beiden kamen doch in Liebe noch zusammen. Der Hirte ging ins Haus mit Sahne, war im Heim, er kam in den Palast mit Milch und Honigseim, und als er stand vorm Haus, da rief er laut die Worte: Du Mutzi, o junge Herrscherin, tu auf mir deine Pforte. Dichter, Inanna lief sogleich und ihre Mutter frug, die Mutter Ningal, die sie einst im Schoße trug. Die Mutter frug das Kind um Rat mit leisem Worte, da sprach die Mutter an dem königlichen Orte: Ningal, dein Kind, der junge Mann, der wird dein Vater sein, und du wirst sein für ihn sein liebes Mütterlein. Er wird dein Vater sein und wird dich gut behandeln, du wirst die Mutter sein und liebend mit ihm wandeln. Und darum, Königin, nun öffne den Palast und lass ihn ein zu dir, lass ein den Seelengast. Dichter, Inanna, auf das Wort hin, den Befehl der Mutter, gebadet und gesalbt, aß Honigseim und Butter, den Körper hüllte sie mit weißlichem Gewand, die Morgengabe sie bereits hielt in der Hand, die Perlenkette schön sie legte an den Busen und las die Poesie der tiefgeschoßten Musen. Du Mutzi wartete bereits und war gespannt, Inanna öffnete die Türe mit ihrer Hand, im inneren Palast hat sie für ihn geleuchtet, so wie des Mondes Licht die dunkle Nacht befeuchtet. Du Mutzi sah sie froh, der Herr sie lang vermisst, und Brust an Brüste er Inanna hat geküsst. Inanna, was ich dir sage, lass die Sängerin dir singen, was ich dir sage, lass es in das Ohr dir dringen. Von allzu jung mein Wort vernimm und mein Gebot, denn meine Vulva ist des himmelreiches Brot, ist voller Eifer wie der junge Mond und wacker, und brach liegt lange schon mein unbesamter Acker. Was mich betrifft, ich hab es nicht, was mir genügt. Ich frage meinen Gott, wer meine Vulva pflügt, das unbesamte Land, wer wird den Acker pflügen? Was mich betrifft, die Frau, die lange schon geschwiegen, wer pflügt den Acker mir, wer pflügt die Vulva mir, der er durch die Furche zieht den Pflug mit seinem Stier. Du Mutzi, o höchste Herrscherin, der Herr pflügt deine Vulva. Du Mutzi, ich, der Herr, will pflügen deine Vulva. Inanna, die Vulva pflüge mire, mein Liebster, schön und groß. Die Vulva pflüge mire, besame meinen Schoß. Dichter, auf königlichem Schoß hochragend liegt die Zeder, und Ranken wachsen hoch an jeder Seite, jeder. Die Ähren wachsen hoch, Korn golden wächst im Feld, der Garten üppig blüht, der Baum steht wie ein Held. Inanna, er fruchtbar hat gekeimt, er hat gewuchert lange, er hat Salat gepflanzt am Lauf der Wasserschlange, er rüst, der er meinen Leib am allermeisten liebt. Er liebt den Garten in der Ebene betrübt, und meine Gerste in den Furchen voller Züchte, und meinen Apfelbaum, den Wipfel voller Früchte. Er hat Salat gepflanzt am Wasser nahe dran, mein Honigmann versüßt mich stets, mein Honigmann. Er ist mein lieber Herr, der Honigmann der Götter, der meinen Körper liebt, den Leib bei jedem Wetter. Aus Honig seine Hand, aus Honig ist sein Fuß, er macht mein Leben süß mit seinem süßen Gruß. Die ungestüme Lust, die Zärtlichkeit am Nabel, der Schenkel Zärtlichkeit ist keine Ammenfabel. Er ist, der meinen Leib am allermeisten liebt, er hat Salat gepflanzt, am Wasserlauch betrübt. Du Mutzi, oh, deine Brüste sind wie prächtige Jampusen, und wie Granaten ist dein wundervoller Busen. Die grünen Pflanzen trägt dein weites Ackerfeld, Getreide trägt dein Feld, du Fruchtbarkeit der Welt. Das Wasser fließt herab, das Wasser ist dein Sklave, das Brot vom Himmel kommt, die Speise ist dein Sklave. Begieße alles mir inanna voller Lust, ich trinke alles, was mir bietet deine Brust. Inanna, mach deine Milch nur süß und dick, geliebter Gatte, ich trinke deine Milch vom Seim, ich bin die Satte. Du Mutzi, wilder Stiere, die Milch mach süß und dick, ich trinke deine Milch, das Trinken ist mein Glück. Die Ziegenmilch lass du in meinen Schafstall fließen, den Ziegenkäse und den Seim will ich genießen. Mein Herr, du Mutzi, dein Gebratenes esse ich, den Schafstall treu bewache ich für dich. Bewach das Lebenshaus, das voller Überflüsse, bewach den lichten Ort, Chaldea der Genüsse, und den Entscheidungsort, wo Schicksal man beschließt, den Schicksalsort, von wo des Lebens Odem fließt. Das Haus, das uns verleiht, den Lebenshauch, den sachten, ich, Königin, ich will auf diese Häuser achten. Du Mutzi, ich möchte gern mit dir in meinen Garten gehen. O Frau, ich will mit dir in meinen Garten gehen. Ich will mit dir in den geliebten Apfelgarten. Ich will beim Apfelbaum auf meine Schwester warten, dass sich dort Bäume pflanzen, ins Erdreich eingesteckt. Die Apfelblüten sind mit Nektarstaub bedeckt. Inanna, er brachte mich in den geliebten Apfelgarten. Du Mutzi brachte mich in seinen Apfelgarten. Ich schlenderte mit ihm beim grünen Apfelbaum. Ich stand mit ihm auch beim gestürzten Apfelbaum. Vor dem Baum habe ich gekniet, so wie es sich gehörte. Mein Bruder sang ein Lied, wie ich es gerne hörte. Dann in der Pappel hoch, er in dem Wipfel sitzt. Er kam zur Mittagszeit von Sonnenglut erhitzt. Und wird mein lieber Herr du Mutzi zu mir kommen? Begieß die Pflanzen nicht aus meinem Schoß, dem Frommen. Ich lege Pflanzen an und werde Pflanzen ziehen. Die Pflanzen nicht begieß, begieße sie für ihn. Und ich begoss das Korn, das goldene Getreide. Ich schüttete das Korn aus meines Schoßes Scheide. Und letzte Nacht, als ich die Herren hell erstrahlt, als ich die Königin des Himmels hell erstrahlt, als ich auf Strahlen schien und tanzte meine Tänze, sang ich mein Lob der Nacht, der warmen Nacht im Lenze, da sang ich Lob der Nacht, den Träumen und dem Schlaf, als mein geliebter Herr mich in dem Garten traf. Mein Herr, du Mutzi, schob die Hand in meine Hände, er drückte seinen Leib an meine warme Lende, der Priester ist bereit für Lende und für Schoß, du Mutzi ist bereit für Lende und für Schoß, die Pflanzen und das Kraut sind grün und fruchtbar heute, Oh, deine Fülle ist des Lebens meine Freude. Dichter. Sie rief ihn Freund, er traf sie in dem Bette heut. Sie rief ihn in das Bett, dass er ihr Herz erfreut. Sie rief ihn in das Bett zu ihren süßen Lenden. Sie hat ihn liebgekost mit königlichen Händen. Sie forderte für sich das königliche Bett. Die Königin im Bett, sie rief den Freund ins Bett. Inanna. Lass sein bereit das Bett, das da erfreut die Herzen. Lass sein bereit das Bett, das wir in Liebe scherzen. Lass sein bereit das Bett, die Königin dich grüßt. Lass sein bereit das Bett, die Lände wird versüßt. Lass sein das Hochzeitsbett der Königin bereitet. Das königliche Bett zur Hochzeit sei bereitet. Dichter. Inanna breitete den Schleier auf das Bett. Sie rief den König in ihr Bett. Inanna, das Lager ist bereit, es duftet süß im Schatten. Dichter, sie rief den Bräutigam, sie sprach zu ihrem Gatten. Inanna, es wartet dein, das Bett ist hart, des Herren das Land. Dichter, er legte seine Hand der Herrin in die Hand, er legte seine Hand auf Herz und Brust der Göttin, er legte seine Hand auf Schoß und Scham der Göttin. Süß ist des Nachts der Schlaf so Arm in Arm vereint. Süß ist des Nachts der Schlaf so Herz an Herz vereint. Inanna, ich hab für mich den Stier, den wilden Stier gebadet. Hab für den Hirten, für du Mutzi mich gebadet. Ich parfümierte süß die Lenden mit Parfüm. Ich schminkte meinen Mund, weil ich das Küssen rühm. Die Augen malte ich an mit schwarzer Augenschminke. Die Lenden knetete er sanft, ich weiter winke. Er füllte meinen Schoß mit Milch, der Bräutigam. Er streichelte das Haar, das Lockige, der Scham. Er legte seine Hand auf meiner Vulva-Scheide. Von seiner Sahne so mein Boot, mein schwarzes Gleite. Er hat gestreichelt mir die Vulva auf dem Bett. Den hohen Priester jetzt, ich streichle auf dem Bett. Den Hirten streichle ich, liebkose seine Lende. Des Hirten Phallus sanft liebkosen meine Hände, den Phallus küsse ich, das ist sein schönstes Glück, und so beschließe ich ihm sein ewiges Geschick. Dichter, die Königin des Alls, die aller Welt begehrlich, die Heldenfrau, die mehr als ihre Mutter herrlich, sie frug, wer war der Mann, den Gott mir vorgestellt, den Enki mir empfahl, wer war der starke Held, die Erstgeborene des Mondes hat verordnet, dem Hirten sein Geschick, sein Leben ihm geordnet. Inanna, der Führer bist du in dem Kriege und der Schlacht, der Waffenträger du im Kampf in der Nacht. Fürsprecherin bin ich in großer Volksgemeinde, Inspiration bin ich und Schutzfrau vor dem Feinde. Der gute Hirte du, der du bewahrst den Schrein, von Uruk du der Herr des Landes Fürst allein, du, dem das Licht des Schreins beim Pilgern ist begegnet, in jeder Möglichkeit, in jedem Werk gesegnet. So halte hoch den Kopf im Thron, o Menschensohn, und sitze ruhig nur im weißen Jaspisthron. Bedecke deinen Kopf mit deiner goldenen Krone, trage lange Kleider nur an deinen Körper schone, den Königsmantel trag in deinem Königtum, die Streitaxt nimm zur Hand das Schwert im Heldentum, den langen spitzen Pfeil, den Bogen in die Hände, das Lasso lässt sich hängen an deine starke Lende, geh den geraden Weg, das Zepter in der Hand, die Goldsandalen an dem Fuß, geh durch das Land, auf meinen heiligen und vollen Brüsten tänzle, in meiner heiligen und engen Vulva schwänzle, erwählter Hirte du, geeignet für den Scherz, ein langes Leben soll genießen schön dein Herz, dein Schicksal ist bestimmt, es wird nicht mehr verändert, was Enki dir bestimmt, dein Los wird nicht geändert. Der Ningal, Liebling, du mit mir süße Küsse gib. Inanna hat dich lieb, Inanna hat dich lieb. Dichter, Ninshubur war der Knecht am goldenen Uruk-Schreine, und zu dem Knechte sprach die Königin die Reine. Du Mutzi führe du zu meiner Schenkel Paar, du Mutzi führe du zu meiner Vulva Haar. Ninshubur, o meine Königin, die Wahl hier deines Herzens, der liebe Bräutigam bereit zum Spiel des Scherzens, verbringen möge er wohl eine Ewigkeit in deiner Grotte voll von Liebessüßigkeit, und möge lange Zeit ihre Liebeslüste spenden in jenem Paradies, das zwischen deinen Lenden. Gib du die Herrschaft ihm, die jeder anerkennt, gib du den Königsthron mit festem Fundament, gib ihm den Hirtenstab, gib ihm die goldene Krone, gib ihm das Diadem, den Sitz im Jaspisthrone. Wo steigt das Morgenrot, wo sinkt das Abendrot? Vom Norden voller Wein, zum Süden voller Brot, vom oberen Gestad zum unteren Ozeane, von dem Hulupu-Baum zum Zedernbaum, ich mahne, lass seinen Hirtenstab und Zitzen in der Hand. Als Landwirt mache er die Früchte reich im Land, als Hirte mache er sehr zahlreich unsere Herde. In seinem Königtum sei fruchtbar, Mutter Erde, die grüne Pflanzenwelt sei uns der Fülle Horn, wenn er regiert, dann reift auch reich das goldene Korn. Er soll der Fische und der Vögel plaudern hören, es wachse hoch das Schilf im Kranich fällt in Röhren, vermehren sollen sich die Zicke und das Reh, sei Honig überall, der Wein sei wie ein See, Salat und Kresse viel besitze jeder Bauer, im königlichen Haus sei lange Lebensdauer, Hochwasser habe stets der Tigris und der Frat, dass stets die Wiese viel von grünen Pflanzen hat. Die Frau der Fruchtbarkeit soll stapeln Korn in Haufen, O Königin des Alls, lass Männer sich besaufen, in einer Königin des Universums groß, lang sei die Zeit, die er genießt in deinem Schoß, die ganze Ewigkeit der Liebe soll nicht enden, das süße Liebesspiel von Lippen und von Lenden. Dichter. Der König eilte nun mit hocherhobenem Kopf auf ihre Vulva zu und deren krausen Schopf, mit hocherhobenem Kopf das Zepter in den Händen, er zu Inanna ging und ihren heißen Lenden. Mit hocherhobenem Kopf ging er zur Herrin hin, es öffnete sein Herz der Liebespriesterin. Inanna, die Freude meines Sinns hat sich mit mir getroffen, wir freuten uns vereint, die Vulva steht ihm offen, und er empfängt die Lust, empfängt die Liebeslust von meiner heiligen und vollen prallen Brust. Er bringt mich in sein Haus, der Süße und der Nette, er legt mich nackend auf das süße Honigbette, mein süßer Liebling liegt im Schoß mir mit Genuss, ich küsse meinen Mann mit tiefem Zungenkuss, du Mutzi liebt es sehr, ich tu es immer wieder, ja siebenmal zur Nacht, ich küsse seine Glieder. Du Mutzi, o Schwester, mach mich frei, o Liebste, mach mich frei, dass du mir Tochter und dass ich dir Vater sei, geliebte Schwester, komm, ich geh in die Halle des herrlichen Palasts, befreie mich und alle. Inanna, mein Blütenträger, oh, wie war dein Reiz so süß, im Apfelgarten, du, mein Mann im Paradies, mein Apfelbräutigam im schönen Apfelgarten, wie lieb ich deinen Reiz, den wilden und den zarten, mein Gatte ohne Furcht, mein schönstes Gottesbild, mit Schwert und Diadem, wie lieblich du und mild. Dichter. O Heilige, ein Mann bestieg die Dattelpalme, ein Sammler, das er pflückt, bestieg die Dattelpalme, in Annas Palme er bestieg in strenger Zucht, auf das er pflücke sie die überreife Frucht. Die dunkle reife Frucht er brachte zu Inanna, und auch das Himmelsbrot, das unbefleckte Manna, die Frucht gab er ihr hin voll tiefer Sympathie. Und ja, dann nahm er sie, für wahr, dann nahm er sie. Und ja, dann nahm er sie, um sie genau zu prüfen, wie einen Edelstein der Jungfrau lichte Tiefen. Er nahm und prüfte sie wie einen Edelstein, und Lapis Lazuli ihre Namen und Jaspis rein, und aus dem Haufen von der edlen Edelsteinen nahm für Inanna er den Auserwählten einen. Die Popoperlen sie fand lustig und fand froh, sie setzte sich darauf mit ihrem Apfelpo, Inanna Perlen fand sie um den Kopf zu legen, fand Lapis Lazuli ihn an den Hals zu legen, Goldfäden für das Haar und Ringe für das Ohr, mit Honig salbte sie den süßen Mund zuvor. Sie legte an das Gold der königlichen Halle, sie trug den Nasenring wie auch die Mädchen alle, sie pflanzte einen Baum in ihrem Nabel ein, sie goss den Honigseim in ihre Vulva rein, Den Alabaster nahm sie sich für Porenscheide, und in die Vulva steckt sie eine Trauerweide, der Trauerweide Stamm in ihrer Vulva Haar, Sandalen zog sie an der nackten Füße Paar. Die Edelsteine auf dem Haufen hat gesammelt, Sagitta ward vom Herrn versiegelt und verrammelt. Inanna sammelte auch Edelsteine viel, sie ward von ihrem Freund beglückt im Liebesspiel. Die Mutzi traf die Braut Inanna, sagt die Fabel, im hohen Himmelshaus und an des Himmels Nabel. Der gute Hirte Ehre, der seine Freundin traf, zur Liebe sie bereit und zu dem süßen Schlaf. Der gute Hirte Ehre, du Mutzi traf Inanna, sie in der Residenz des fürstlichen Eanna. Von Lapislazuli gestaltet war die Tür, er traf sie, als sie war geöffnet, für und für. Der gute Hirte Ehre, du Mutzi traf Inanna, sie in der Residenz des fürstlichen Eanna. Inanna führte ihn zu Edelsteinen viel, den Gatten führte sie zu seiner Sehnsucht Ziel. Mit Streicheln nahm sie ihn, ihn liebevoll zu streicheln, nahm mit den Schenkeln ihn, den Gatten ohne Heucheln, inmitten ihrer zwei gespreizten Schenkel sie, liebkoste ihren Mann voll süßer Sympathie. Die Hure sandte nun die Botschaft an den Vater, die Hure tanzte nun die Botschaft an den Vater. Inanna, bist in mein Haus geeilt, zu mir geeilt ins Haus? Bist du ins Haus geeilt, geeilt zu mir ins Haus, um mich als Königin von meinem Thron zu stürzen? Bist in mein Haus geeilt, um mich vom Thron zu stürzen? Bin ich, da ich bereitet hab für dich mein breites Bett, hast du gebreitet da für mich so lieb und nett den Lapislazuli und reine Edelsteine aufs weiße Laken mir, das reinliche und feine? Das ist's, wo ich den Mann der Liebe haben will, will haben ihn im Bett, dass ich den Hunger still. Er wird dann seine Hand in meine Hände legen und wird mit seinem Herz mein Herz in mir erregen. So süß ist nachts der Schlaf, so Hand in Hand voll Scherz, so süß Vereinigung im Bette, Herz an Herz. Dichter, es sagen Freundinnen, o du bist eine Herrin. Trauzeugen sind dir Herren, Trauzeugen sind dir Herren. Die große Königin, die Frau, die gerne liebt, Trauzeugen sind die Herren, wenn sich die Herren gibt. Wie ihr im fremden Land zu fangen seid wie Vögel, Trauzeugen sind die Herren, das ist nun so die Regel. Die du zerrissen bist wie fremde Länder fern, Inanna Königin, Trauzeugen sind die Herren. Ihre Eier brachen zwei, der erste ist voll Trauer, der zweite ist am Strom, der überfließt der Bauer. Der dritte ist der Mann, der immer Vögel fängt, der Fischer kommt zuletzt, der an das Fischen denkt. Inanna, ich werde der Boten nun zum guten Hirten senden, er bringe Butter mir und Milch mit offenen Händen. Auch einen Boten nicht zu meinem Bauern schick, er bringt nur Honig, Wein mit fleißigem Geschick. Und auch ein Bote zu dem Vogelfänger reitet, der für die Königin, die Frau, sein Netz ausbreitet. Zum Fischer auch sich der berittene Bote schwingt, dass mir der Fischer dann den größten Karpfen bringt. Dichter, Trauzeugen brachten nun der schönen Braut Geschenke, der Vogelfänger ihren Vögelein, ich denke, der Fischer brachte ihre den allergrößten Fisch, da kam der Karpfen in der Pfanne auf den Tisch, der Schäfer brachte ihre den Eimer voller Butter, der Mutzi trug das Fass und brachte ihr das Futter, der Butter trug und Milch auf seinen Schultern gar, und Käse trug er auch auf seinem Schulterpaar. Der Schäfer rief ins Haus, da sprach er Lust und Klammen, du Mutzi ist bereit, du Mutzi ist gekommen. Du Mutzi, tu auf die Pforte, Frau, tu auf die Pforte, ach. Dichter, die Mutter hörte, dass die Mutter ging und sprach, Ningal, Inanna, wahrlich, du bist seine Ehegattin, er ist dein Ehemann und du bist seine Göttin. Sei eine Tochter ihm, ein liebes Töchterlein, dann wird der Ehemann dir guter Vater sein. Er kommt aus fremdem Land in einem schönen Hemde, und deine Mutter ist nun fast wie eine Fremde. Nimm seine Mutter an, als ob's die deine sei, nimm seinen Vater an, als ob's der deine sei. Du Mutzi, Tu auf die Pforte, Weib, o Frau von Gott begnadet. Dichter. Inanna hat sich schön im Wasserbad gebadet. Sie salbte sich mit Öl in teurer Köstlichkeit. Sie legte an den Rock das königliche Kleid. Sie nahm den Talisman und nahm die Amulette. Sie hing die Perlenschnur auf ihres Busens Bette. Sie nahm das Siegel in die schlanke weiße Hand. Die junge Herrin nun in Ruhe warten stand. Dumuzi stieß die Tür in Eile auf, und immer und ewig schön die Frau stand da im runden Schimmer, dass sie den Mann empfängt in ihres Hauses Tür. Er sah sie an vor Lust, er freute sich an ihr, da nahm sie in den Arm, als legt sie auf dem Kissen, und mit dem Mund begann die Frau ihr abzuküssen. Dumuzi, o Herr, gekommen bin ich heim, bin angetraut, o Herr, gekommen ist mit mir die schönste Braut. Mein Meister, nimm sie auf in deiner hohen Halle, o meine Braut, o komm, kommt, junge Mädchen alle, Inanna, komm mit mir in die Kapelle dort, komm mit ins Gotteshaus und höre Gottes Wort, dann wirst du meinen Gott und seine Schönheit schauen, der er der Schöpfer ist von allen schönen Frauen, zu rechten Gottes du wirst sitzen in dem Thron, zu rechten Gottes du trotz allem Spott und Hohn. Dichter. Obwohl er so zu ihr gesprochen und nicht klagte, setzt sie am Fenster sich auf einen Stuhl und sagte, Inanna, das ist sehr schwere, mein Mann, was mich erwartet dort, hab immer nur gehorcht der lieben Mutter Wort. Dichter. Er trat zu seinem Gott, dem Gotte weiser Rede, begrüßte seinen Gott und lallte die Gebete. Du Mutzi, mein Meister und mein Herr, der in der Liebe lebt. Inanna. Mein Freund, ich weiß nicht, wie man an dem Webstuhl webt. Dichter, er legte seinen Arm um sie und sagte frei, du Mutzi, ich habe dich entführt in Liebessklaverei. Bereitet hab ich dir das Festmahl unvergessen. Du sitzt an meinem Tisch, wirst gute Speise essen. Zwar meine Mutter hat nicht an dem Tisch gespeist, mein Bruder gleichfalls nicht, auf das du dieses weißt. Auch meine Schwester nicht hat an dem Tisch gesessen und gute Speise dort an diesem Tisch gegessen. Doch du wirst speisen gut an diesem meinem Tisch. Hier isst du weißes Brot, hier den gebratenen Fisch. O meine schöne Braut, mein Atem und mein Leben, am Webstuhl wirst du mir die schönsten Kleider weben. Und in Spinnen wirst du garen und kämmen wirst das Vlies und Knetenteig für mich zu weißem Brote süß. Dichter. Und sie umarmt den Stier, du Mutzi, ihren Gatten. Inanna, ich bin die pure Pracht, die Sonne ohne Schatten, ich bin der Morgenstern am Himmel morgens still, wie ich dich haben will, wie ich dich haben will. Dichter, die Frauen hört sich auf, die Liebeslieder sangen. Inanna, der Gatte kam herauf, mein Stern ist aufgegangen, er riss mir wie ein gut bewässerter Salat, mein Garten und mein Hain bebt, wenn der Liebling naht. Mein Korn ist üppig in den Furchen auf dem Acker, o wenn mein Liebling kommt, dann wird mein Herz mir wacker. Er rißt mir wie ein gut bewässerter Salat, mein Apfelbaum steht voll von Früchten, wenn er naht. Der Honigmann, mein Freund, wird immer mich versüßen, der Götter Honigmann wird stets mich segnend grüßen. Er grüßt mit Honighand, er grüßt mit Honigfuß, versüßt mich mit dem Mund und seines Segens Gruß. Der Honigmann versüßt mir meine nackten Nabel, die Oberschenkel er mir spreizt wie eine Gabel, mit starken Armen er umarmt mich, wenn er naht, o, meine Vulva ist ein leckerer Salat. Dichter. Des Hauses Eridu ist göttliche Verheißung, des Hauses Sin von Gott ist Lobgesang und Preisung, Eana ist ein Haus in dieser Welt, es wurde Gottes Haus dir heute vorgestellt. In Gottes Tempel schwebt die dauerhafte Wolke. Der Wahrheit Name ist geoffenbart dem Volke. Der Wahrheit Herz erstrahlt in strahlender Vision. Bereitet ist das Bett von Jaspis ist der Thron. Und Gibil hat für dich den goldenen Schrein gereinigt. Der Herrschaft Königin hat sich dem Freund vereinigt. Der Herr errichtet hat dem Opfer den Altar. Er führt die Riten durch den Tempel wunderbar. Die Sonne sank in Schlaf, der Abend ist gesunken. Sie sah ihn an dem Bett, der Blick wie Liebesfunken. Sie streichelte den Herrn, ihr Leben gab sie ihm, dem Schelmen Gottes gab sie ganz sich hin intim. Sie sehnte sich, ersehnte sie das Ehebette, des Jubels Bette sehr ersehnte sich die Nette. Ihr Herz ersehnt das Bett der süßen Liebeszeit, des Königreiches Bett, das Bett in Ewigkeit, sein honigsüßes Bett, sein Bett, das honigsüße, der Herzensfreude Bett, dass sie die Lust genieße, des süßen Schoßes Bett, das Bett der Königin, des Königreiches Bett, da gibt sie ganz sich hin. Er deckt das Bett für sie, das unbefleckte Kissen, er macht das Bett für sie, um innig sie zu küssen. Zum König sprach die Frau von seinem Bette süß, sie spricht des Lebens Wort vom Liebesparadies. Der würdige Visier, der Gottesstadt Diana, nahm seinen rechten Arm und führt ihn zu Inanna. O möge doch der Herr, den nennst du süßes Herz, genießen in dem Bett, süß deiner Liebe Scherz. Gib ihm die Herrschaft, Braut, denn seine Huld ist herrlich. Gib ihm den Königsthron, denn er ist treu und ehrlich. Gib du das Zepter ihm, gib ihm sein Personal. Gib seine Krone ihm, den königlichen Saal. Ein Diadem dem Kopf und einen Kranz, der adelt. Gib treue Diener ihm, der nur die Bösen tadelt. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Von Südens Sommerlust bis Nordens Winterbang, vom Teiche bis zum Meere soll dienen niemand jeder, von dem Hulupu-Baum bis zu der hohen Zeder, gib ihm die Schelme und das treue Personal, dass er als Hirte Licht auf seine Schafe strahlt, dass er die Esser speist und segnet reich die Bauern, dass er den Kindern hilft und denen, die da trauern. Als Hirte mehre er die Schafe auf der Au, als Herr und Bräutigam beglücke er die Frau. In seiner Herrschaft soll das Grün der Pflanzen wachsen und fruchtbar die Natur sein um der Welten Achsen. Am Euphrat soll der Fluss voll Überschwemmung sein, Getreide reife Gold, der Weinberg trage Wein. Im Teiche schwimmen soll die bunte Schar der Fische, die Vögel schwatzen Süßes, biegen sich die Tische. Und auf dem Kranich fällt schön wachse goldenes Rohr, die Vögel schwatzen süß und lieblich singt der Chor. Die Bäume wachsen hoch, sind blühend reich an Blättern. Nie soll des Donners Blitz den starken Baum zerschmettern. Die wilde Zicke soll vermehren sich das Reh. Es ströme Honig seim, der Wein sei wie ein See. Und Kresse und Salat in Menge habt der Bauer. Des Königs Leben sei von langer Lebensdauer. Ein Tigris und ein Frat Hochwasser möge sein. Die Gräser wachsen hoch, der Weinberg spendet Wein, die Wiesen seien grün und fruchtbar alle Auen, es herrscht die Königin der Frauen, die Herren der Natur mit ihrem nackten Hals, mit ihrer nackten Brust die Königin des Alls, des Universums Frau, die göttliche, die große, der Gatte lebe lang in deinem süßen Schoße. Er geht zu ihrem Schoß mit hocherhobenem Kopf, er geht zu ihrem Schoß, zu ihrer Vulva Schopf, er preist die Königin, die göttliche, die pure, aus Liebe, er umarmt sie, diese sakrale Hure.